Der folgende Stream ist eine Kunstaktion des Zentrums für politische Weltraumaffen. Sollten Sie Anstoß an den Inhalten nehmen oder sich verarscht fühlen, ist das Ironie oder im Zweifelsfall Humor? Ironie oder Humor, ja. Ja, ist ja nicht jeder Humor ironisch. Nicht? Der Humor ist eine Sache der Ehre, eine Sache des Ruhmes, eine Sache der Tapferkeit und eine Sache des Heldentums. Das ist ein neurologischer Trick. Ich denke, wir müssen halt auch mal uns am ZPS orientieren und mal richtig Asche machen. Ja. Oh, Entschuldigung. Ja, wir haben uns heute eine Talkshow rausgesucht. Mal wieder ein Reaction-Video, war ja lange nicht mehr. Und ich habe auch darauf geachtet, dass die Affen möglichst wenig davon gesehen haben. Ich selber habe auch nur höchstens ein Zehntel davon gesehen. Und deswegen würde ich einfach sagen, wir lassen uns alle mal überraschen, oder? Ich weiß nicht, was geht, klar. Also wenn es hintenrum langweilig wird, dann ist es deine Schuld, Mars. Ist in Ordnung. Wie weiß ist Klimaaktivismus? Ich würde sagen, Eierschale. Schneeweiß, hätte ich gesagt. Weihnachtenweiß. Das ist ein Elitenprojekt der weißen Vorherrschaft, den Planeten zu retten. Nicht alles vorwegnehmen. Nicht alles vorwegnehmen, Abel. Gift und Galle, Ressentiment. Rasse. Ja. Mic drop. Wann kommt deine Reaktion? Ja, wenn es Kakao wäre, dann würde ich mich vielleicht wohler fühlen. Es gibt ja auch coole, mittelständige, weiße Bürgis, so. Ciao. Ciao. Bubis, kennt ihr, wenn ihr Oma im Ausland besuchen gehen wollt, kommt so ein Becky von der Ecke mit ihrer 1.000 Euro Umwelttasche und sagt, Fliegen ist aber umweltschädlich. Und dann denke ich mir nur so, I'm sorry, aber seit wann ist Klimaaktivismus so weit so privilegiert geworden? Und genau aus diesem Grund möchten wir heute über das Thema sprechen, inwiefern ist Klimaaktivismus eigentlich weiß und privilegiert? Und dafür werden wir in unserer Diskussion unter anderem auch auf die globale Ebene gehen, um natürlich das aus einer globalen Perspektive zu beleuchten und um anschließend dann nochmal über konstruktive Lösungsansätze zu sprechen. Klimawandel dekolonialisieren, finde ich wichtig, richtig und gut. Finde ich auch gut, dass die eine Dame schon darauf hingewiesen hat, dass sie, also mit Zensur will sie nichts zu tun haben, aber wenn es Kakao wäre, ließ sie sich drüber reden. Ja, aber es ist doch nur, wenn es der Staat macht. Aber ich finde das schon so geil, wie sie hier schon, guck mal, ich habe einen Turban auf, ich habe so eins von diesen türkischen Teegläsern, hinter mir steht ein Samovar, ich finde das schon total inklusive. Ja, wie weiß und privilegiert ist Klimawandel. Alter Schwede. Ja, aber wenn sie hier geboren ist, dann ist das doch Cultural Appropriation, was sie da macht, oder? Klimawandel? Das auch. Das wird richtig nice und ich freue mich übertrieben auf meine wunderkrassen Gäste. Yeah! Und meine wunderkrassen Gäste. Das ist von Funk, ja? Yep. Wundervoll. Ich finde Funk klasse. Also sozusagen die Ferda Ataman unter den Funkformaten. Top. Vielfalt, sage ich dann nur. Schöne Standpunkte. Also ich habe recherchiert, dass sie ihr Studium abgebrochen hat, um hier dieses Format da umsetzen zu können. War es Physik oder Gender Studies? Ich glaube, es war Physik. es stand nicht dabei, was es war. Vergleichende Literaturwissenschaften. Ja, so Islamistik. Kommunistik, nee, so sagen wir es. Ja, das auch. Da hat sie einen Master, auch ohne Abschluss. Aus der Grundschule noch. Hier, am Tisch, und ich freue mich übertrieben, mit euch über dieses Thema zu diskutieren. Ich freue mich. Oh, das kann ich immer so. Das war das Studium der Medienwissenschaften. Ja, da lernt man sich übertrieben freuen im Studium der Medienwissenschaften. Ist das dann schon Hass eigentlich, wenn man sich übertrieben freut? Muss der Staat einschreiten? Muss der Staat da schon einschreiten und dafür sorgen, dass da Mäßigung geübt wird? Vorsichtig sein, dass es nicht umschlägt. Genau. Ich meine, Worte führen zu Taten. Ne? Ja. Heute freut man sich übertrieben und morgen Faschismus. Also. Übertreibt man es. Fand es ein Stahlwart, sage ich da nur. Und Worte werden zu Zitaten. Übertriebener Fun wird also ein übertriebenes Stahlwart. Also die Logik ist, glaube ich, abgeschlossen. Come on. Come on. Ja, wie privilegiert ist eigentlich dieser Klimawandel, frisch geschminkte Mädchen? Wie privilegiert ist er? Come on, come on. Ich bin Sarah, 18 Jahre alt und engagiere mich zum einen bei der Grünen Jugend, zum anderen aber auch in Bündnissen gegen Kinderarmut und gegen Hartz IV. Und ich engagiere mich nicht fürs Klima bzw. gegen die Klimakrise, weil es ein cooles, peppiges Topping ist, sondern weil unsere Lebensgrundlage gerade bedroht ist und wir handeln müssen. Von ihr habe ich einen Taz-Artikel gefunden, Aufwachen mit Hartz IV, wo sie interviewt worden ist. Stay poor, please, war die Überschrift. Da komme ich ins Grübeln, als ob das für einen Staat gut ist, wenn du arm bleibst. Also. Ja. Ja, und vor allen Dingen mit den ganzen Umwälzungen. Ich sage nur, wie viel? 22.000 Stellen waren Daimler, die gestrichen werden sollen in Deutschland. Das ist auf jeden Fall noch ein bisschen, ja, auf jeden Fall ein Argument wahrscheinlich für das, was sie gerade gemeint hat, dass man sich für Hartz IV da jetzt einsetzen muss, weil es gerade wichtig ist, wegen der Lebensgrundlage. Ich heiße Ime Etwin, ich bin Berlinerin mit Wurzeln in Nigeria. Ich bin gerade vor allen Dingen aktiv in einer BPOC, also Black People and People of Color Gruppe in Berlin, die sich zu Klima- und Umweltgerechtigkeit engagiert. Und die Frage, warum es wichtig ist, dass wir diskutieren, warum die Klimabewegung so weiß ist, finde ich wichtig, weil meine These ist, dass schwarze Menschen und People of Color sich oftmals in diesen sehr weißen Räumen mit ihren Themen und ihren Belangen nicht wohlfühlen. Ist das Klima nicht gut in den weißen Räumen? Oder? Ist aber schade, ne? Ja. Wenn es um Klimakatastrophe geht, warum müssen, also haben da Schwarze oder BIPOX oder so, haben die da was anderes? Weil eigentlich ja, geht es doch dann da um Klima und nicht um die Herkunft. Da habe ich doch schon Lösungsansätze. Man könnte zum Beispiel einen Ventilator aufstellen in den weißen Raum. Oder man könnte mal das Fenster öffnen in den weißen Raum. Das wären schon mal zwei Dinge, die man tun könnte. Oder ist vielleicht, nein, das ist jetzt bös dahergesagt, aber das Kümmern um die Umwelt kommt halt auch mit einer gewissen sozioökonomischen Größe daher. Und deswegen ist es weniger weit verbreitet. Studium, meinst du? Ja. Ich bin Quang von Fridays for Future und streike seit Dezember jeden Freitag hier in Berlin. Ich bin einer der Mitorganisatoren und einer der Pressesprecher und versuche uns Jugendliche zu vertreten und zu zeigen, wieso wir für die Umwelt kämpfen. Denn ich engagiere mich für die Umwelt, weil es ein hochpolitisches Thema ist. Wir befinden uns in einer Klimakrise und die müssen wir als Menschen auch angehen, weil sonst das Leben von uns, von unseren Eltern und von den Millionen von Pflanzen und Tierarten bedroht ist. Mein Name ist Jasmine Barek und ich bin freie Journalistin. Das Thema ist so wichtig, da wir undifferenziert darüber sprechen, da nicht klar ist, wer Verursacher ist und wer für was verantwortlich ist und dass mit Klimaaktivismus viel Privilegien verbunden sind. Das müssen wir gemeinsam klären und diskutieren, damit wir entschieden und gemeinsam gegen die Klimakrise vorgehen können. Also ich gehe schon mal davon aus, dass die Weißen schuld sind. Ich weiß ja, nicht, woher generell ich das jetzt habe, aber... Schuld. Ich verstehe ehrlich gesagt gar nicht, was das bedeutet. Historische Schuld und wir müssen. Mit Klimaaktivismus sind viele Privilegien verbunden. Also könnt ihr euch vorstellen, dass irgendjemand in, sagen wir mal, wo war es, Ungarn, sagt so, ja, hier, wir wollen den Sozialismus mit menschlichen Antlitz, mit diesem Aktivismus sind sehr viele Privilegien verbunden. Oder jemand in der DDR in den letzten Tagen, so Montagsdemonstrationen sind mit vielen Privilegien verbunden. Also, kann ich mir eher nicht vorstellen. Ich verstehe es auch nicht so ganz, ehrlich gesagt. Yay, Jasmin! Ich finde dieses Thema mega interessant und auch wichtig, dass wir darüber sprechen. Vor allem, weil ich glaube, es lag mir schon lange auf dem Herzen. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass jetzt erst so mit der Sache mit Chefcat bei Fridays for Future die Sache so ein bisschen mediale Aufmerksamkeit bekommen hat. Klimawandel hat jetzt erst mediale Aufmerksamkeit bekommen. Ein bisschen, ja, brandneu. Ein bisschen mediale Aufmerksamkeit. Also fast gar nicht. Ja, dann meinen Sie jetzt die BIPOC-Seite vielleicht, dass die Aufmerksamkeit bekommen hat. Nee, ne? Ja, aber den BIPOC-Narrativ, dass das klimarassistisch ist, den gibt es auch seit 30 Jahren. Was ich ja lustig finde, ist, dass die trotzdem weiterhin weiße Zuckerwürfel in ihren braunen Tee tun. Da hätte ich ja mal geguckt, ob ich nicht Rohrzucker kriege. Ja, die lösen dieses Kohlenhydratprivileg auf. Ich finde, es reicht einfach, wenn eine Organisation oder wie in eurem Fall einfach eine soziale Bewegung sagt, hey, wir sind offen, und siehst du dann auch die Aufgabe von Menschen mit Migrationsbiografie, von BPOCs, dass sie da in diese Räume reingehen und dann dort die Strukturen verändern? Also ich finde, es reicht auf jeden Fall nicht zu sagen, dass man offen ist, weil dann immer am Ende auch die Frage ist, welche Botschaften senden wir so als Bewegung, wenn zum Beispiel eben... Das war, reden wir bestimmt ja noch mal drüber, wenn zum Beispiel Fridays for Future zum Beispiel sehr stark sich darauf fokussiert, so über zum Beispiel Flüge zu reden und nicht und damit irgendwie auch ein Signal an Leute sendet, die so sagen, so hey, ja, wir nehmen den Flug, weil er günstiger ist, sonst können wir halt nicht in den Urlaub fahren. So. Dann baut man damit ja auch eine Distanz auf zu Menschen, die nicht so privilegiert sind. Also ich glaube, klar, Räume sind offen, aber man kann schon darauf achten, welche Botschaften man raussendet. Und da muss man, finde ich, dann sehr kritisch drauf schauen. Und zu der Frage, ob ich finde, dass ja deswegen dann erst recht irgendwie People of Color damit reingehen müssen, finde ich schwierig. Also so, ich finde die Verantwortung dann so auszulagern irgendwie problematisch, weil dann ist es so ein, naja, du hast wahrscheinlich gar keinen Mehrgewinn davon, da reinzugehen, sondern alle anderen, weil die Person ackert sich dann total ab, kämpft total gegen Sachen an. Und natürlich ist es wichtig, dass das Menschen machen, aber ich würde nicht unbedingt Menschen dazu auffordern, weil ich glaube, man hat auch das Recht darauf, sich irgendwie in Bewegung aufzuhalten, wo man sich wohlfühlt. Und wenn das Wohlfühlklima bei Fridays for Future noch nicht da ist und ich schmeiße da so ein paar People of Color rein, für die das dann voll die scheiß Zeit ist, würde ich mich jetzt auch nicht gut dabei fühlen. Ja. Das klang ja halbwegs vernünftig, ja. Was? Warum musst du dich wohlfühlen können in einer Bewegung? Ja, also, überhaupt, so Widerstand ist halt nicht zu Hause auf dem Sofa geheizt oder so. Also für mich klang das wie, ich glaube ja schon an Dreifaltigkeit, aber bei diesem Hinknien der katholischen Kirche, da kriege ich immer so Beinschmerzen von. Oh. Sie sagen ja, sie sind offen, aber das reicht nicht. Ja, was sollen sie denn noch machen? Nee, du hast doch gehört, sie sollen nicht die Leute schämen, die billige Flüge nehmen. Warum auch immer. Ja, ich hatte das jetzt so verstanden, dass sie gesagt hat, das ist auch nicht ganz so wichtig, ob wir jetzt irgendwie B-Box reinholen in unsere Gruppe oder nicht. Deswegen meinte ich das auch wirklich vernünftig. Warte mal ab, die Dame hat noch ein paar schöne Zitate. Ja, da frage ich mich gerade bei dir, Quang, wenn du quasi bei diesen Plenumssachen bist oder ne, in diesen ganzen Organisationen und beim Aktivismus, hast du... Wenn du beim Aktivismus bist, okay. Manchmal das Gefühl, dass du dich abrackerst oder ich weiß nicht... Fühlst du dich wohl als POC oder kannst du uns hier mit bestem Gewissen sagen, ey, alle Menschen, die hier am Tisch sitzen, wir können alle jetzt heute zu dem Plenum gehen und es wird richtig geil, das ist ein richtig cooler Space und die Leute sind richtig sensibilisiert. Nein, so funktioniert menschliche Organisation nicht. Jeder, der sich schon mal irgendwo bei irgendwas engagiert hat, weiß, dass es undankbar und nervig ist und dass deswegen so viele Sachen im Argen liegen, weil es einfach nervig ist, sich zu organisieren. Der Gedanke, dass du dich wohlfühlst und eine gute Zeit in dem Plenum hast, das ist Kindergartenkram. Ja, sorry, nein. Habe ich noch nie in keiner Bewegung mitbekommen. Links, rechts, Mitte, alles. Was hast du gerade gesagt? Die Menschen sind richtig. Richtig, was hast du gesagt? Ich muss mal zurückspulen. Das war's. Quasi bei diesen Plenumssachen bist oder ne, in diesen ganzen Organisationen und beim Aktivismus, hast du manchmal das Gefühl, dass du dich abrackerst oder ich weiß nicht. Fühlst du dich wohl als POC oder kannst du uns hier mit bestem Gewissen sagen, ey, alle Menschen, die hier am Tisch sitzen, wir können alle jetzt heute zu dem Plenum gehen und es wird richtig geil, das ist ein richtig cooler Space und die Leute sind richtig sensibilisiert. Die Leute sind richtig sensibilisiert. Alter Schwede, ey. Ich meine, wie kann man das übersetzen in gewöhnliches Deutsch? So, kannst du den Leuten ja allen sagen, sie können da hingehen, weil ihnen auf jeden Fall niemand widerspricht oder was? Und alle sagen, hurra, die Vielfalt kommt, oder wie? Nein, also sie fragt gerade, ob Critical Whiteness Studies und Critical Race Theory dort einen hegemonischen Anspruch hat innerhalb der Bewegung und ob man sich dann wohlfühlt, wenn man als Token für diese politische Ideologie dorthin geht. Die Menschen hat sie sind richtig eigentlich sensibilisiert. Ja. Aber was ich auch nicht verstehe, in Amerika ist es ja so, dass die Asiaten eigentlich zu den Bösen gehören. Ja. Weil die ja zu den Privilegierten gehören und Short Round hier ist auf einmal ein BIPOC oder was? Ja, wenn du die Ideologie vertrittst, dann geht es schon. Also. Einfach nicht größer drüber sprechen. Da kannst du ja, die neuen deutschen Medienmacher hatten ja auch diese Asiatin am Start, als es darum ging, wie unglaublich rassistisch Deutschland sein soll. Also, es klingt vielleicht dumm, aber ja, weil wir sind eine ganz andere Generation. Wir müssen halt auch sagen, wir sind nicht mehr die Generation unserer Eltern, sondern halt. Okay, haben wir das auch mal festgestellt. Das müssen wir ja sagen, wir sind nicht mehr die Generation unserer Eltern. Okay, Boomer. Wir wachsen in diesem vielfältigen, toleranten Berlin auf und für uns ist es Normalität. Ach, daran liegt geografische Nachteile, Standortnachteile nennt man das, glaube ich. Ja, Hashtag gleichwertige Lebensverhältnisse steht, glaube ich, schon sogar im Grundgesetz als Auftrag an den Staat, gleichwertige Lebensverhältnisse schaffen. Also mal ein bisschen Vernunft für Berlin. Wenn wir irgendwo Menschen hinschicken, dass es ein Mädchen und ein Junge ist, oder so bei uns ist Sexualität auch super ein offenes Thema und keiner fragt, woher kommst du ursprünglich? So diese typischen Fragen, die in den letzten Jahren immer POC gestellt worden sind, ist bei uns. Ach, erst in den letzten Jahren sind die denen gestellt worden. Also erst seit ihr euch darüber beschwert, nehmt ihr die überhaupt wahr, sehe ich das richtig? Ja, seitdem er geschlüpft ist und sich daran erinnern kann halt. Ne? Und was hat Sexualität verfickt nochmal mit Umweltschutz zu tun? Ich verstehe diese Leute nicht. Und vor allem, warum schickt man überall einen Mann und eine Frau hin? Verstehe ich auch nicht. Für den Fall, dass die Flut ausbricht oder wie man die Welt wieder populieren kann oder was. Also, verstehe ich nicht. Und zwei von jeder Tierart wahrscheinlich gleich mit. Kein Thema mehr. Und gleichzeitig seid ihr aber trotzdem, du meinst ja selber, dass ihr trotzdem ziemlich weiß seid. Also auf der einen Seite sagst du halt, das ist kein Problem, die Sensibilisierung ist. Ihr seid trotzdem ziemlich weiß, obwohl ihr BIPOC seid, weil ihr euch für die Sache einsetzt, die nur weiße Menschen mögen. Nämlich obwohl das die Geschlechter egal sind und ihr nicht die Generation von euren Eltern seid, seid ihr trotzdem ziemlich weiß. Wie ist das eigentlich, wenn wir da jetzt, was weiß ich, Axel Stoll, Don Alfonso, den Fleischhauer und den Nur hinsetzen würden? Die würden darüber reden, warum ist Antirassismus so schwarz oder so. Pock oder so. Was wäre dann los? Warum macht man so einen Dreck hier überhaupt? Also, ist ja alles schön und gut, thematische Talkshow, aber halt zum Beispiel niemand Betroffenen einladen. Die sind alle betroffen von der Geisteskrankheit. Gleichzeitig seid ihr so ein bisschen weiß, deswegen frage an dich, Imee, du meintest ja, beziehungsweise... Kann mein Chai. Lass sie doch trinken. Du bist ja in einer Umweltgruppe aktiv, die nur aus BPOCs besteht, ja. Quasi. Wie kam... Wie stolz, das ist auch nicht vielfältig. Und dass der Deutsche Journalistenverband hört. ...dazu und war das einer der Gründe, warum du gesagt hast, ciao Kakao, ich mach meinen eigenen Spaß. Ja, wenn es Kakao wäre, dann würde ich mich vielleicht wohler fühlen. Wo genau war der Witz jetzt? Wenn es Kakao wäre, würde ich mich wohler fühlen. Wohlfühlen ja, ist witzig. Ha, ha, ha, ha. Ja, die wollen sich alle wohlfühlen, vor allem. Also. Never Calimero aus dieser, ne? Das war gerade ein bisschen leise. Calimero ist der erste. Ne? Ich habe noch nicht verstanden. Calimero, jetzt nicht mehr. Wen meinst du ihn hier mit dem Ei auf dem Kopf oder was? Genau. Ah. Du musst echt lauter sein, Mama. Man hört dich nur sehr schlecht. ja, definitiv. Also ich bin jetzt nicht so vertraut mit Fridays for Future. Auch bisschen eine andere Generation vielleicht. Hier wurde irgendwie von den 90ern gesprochen und Anfang 2000er. Ich bin Ende 80er geboren. Weiß ich, sieht man nicht, aber. Das ist schon ziemlich alt. Das Peak Market Sexual Value lange erreicht. Aber ja, auf jeden Fall. Also ich höre das immer wieder auch von, also selbst habe ich auch die Erfahrung gemacht bei Klimacamps zum Beispiel, von, weiß nicht, Ende Gelände oder verschiedenen Organisationen organisiert, dass es sehr wohl zu rassistischen Vorfällen kommt und dass Rassismus, wie auch sonst die restliche Gesellschaft prägt, auch sich definitiv in der Klimabewegung widerspiegelt. Und ich glaube, da spielt es keine Rolle, so großartig wie, ich weiß nicht, die 5 Jahre machen da, glaube ich, keinen Unterschied, die zwischen uns liegen, oder 10 oder so. ja, also ich... Es geht wieder nur um ich, ne? Es geht überhaupt nicht ums Thema, es wird hier erstmal locker eine Runde selbstbespiegelt, Narzissmus. Wir und wie wir uns fühlen und die anderen halt, rassisch gesehen die anderen. Wir ist Project Officer at International Environmental Policy Division at the Heinrich Böll Stiftung, the Green Political Foundation. Top. Aber Arbeit ist nicht verlinkt, die sie getan hat. Leider. Es gibt sehr viele Beispiele. Es gibt ja auch einige Briefe zum Beispiel an das Klimacamp Leipzig oder von Wretched of the Earth, das ist eine BPOC-Umweltgruppe aus UK, die auch einen Brief geschrieben hat an an die Klimabewegung und auch an Klimaorganisationen, wo halt genau das kritisiert wird. Also dass schwarze Menschen und People of Color halt in diesen Bewegungen oftmals nicht mitgedacht werden. Und das allein schon, finde ich, ist rassistisch. Denn wir sitzen nicht alle... Moment mal, wenn ich mich bei FFF aktivistisch engagieren möchte, dann gehe ich freitags dahin, wo die sich treffen. Ja. Und da ist völlig egal, ob die mich als 49-jährigen Mann da mitgedacht haben oder nicht. Ich gehe dahin und übe mein Demonstrationsrecht aus und zeige, ich möchte was gegen den Klimawandel tun. Ganz einfach. Ja, für dich ist es einfach. Aber du gehörst ja auch zur Generation deiner Eltern. Ja, und vor allem, wenn die Polizei dann euch bei der Sitzblockade verhaftet, dann wird der Schwarze 5 Tage lang eingesperrt und du nur einen Tag. Das musst du auch bedenken, dass nicht jeder den Kopf auf dieselbe Art und Weise hinhalten kann. Im gleichen Boot. Wir sind nicht alle gleich betroffen von den Folgen von Klimawandel. Wir sind nicht alle gleich Verursachende von Klimawandel. Und wir sind auch nicht alle gleich repräsentiert oder haben nicht alle gleich die gleichen Zugänge zu dieser Bewegung oder überhaupt zu Klimapolitik. Ja, aber man muss halt auch... Wie, was? Man hat nicht die gleichen Zugänge zu den Bewegungen. Also bei mir müsste ich halt hier die Straße runter, dann rechts und ein bisschen weiter, bis ich auf den zentralen Platz meiner Stadt komme. Ja, wie Zugänge. Und das Wissen ist im Internet verfügbar und ja, Internet hat eigentlich jeder Zugang zu. Du musst halt erstmal studiert haben, um so einen Zugang legen zu dürfen. Das darf nicht jeder. Weil dafür musst du ja die Leute anpieksen. Sehen alle ökologischen und nachhaltigen Bewegungen vor Fridays for Future oder auch die jetzt schon existieren, so Extinction Rebellion, Ende Gelände und auch sowas wie die NGOs wie Greenpeace, BUND-Jugend und all sowas, haben ja als Intention eigentlich das Individuum zu shamen. So, wieso ernährst du dich nicht vegan, wieso Fast Fashion, wieso all diese Dinge, die halt unsere Lebensweise... Ist mir egal. Punkt. Technologie wird es richten. Ihr werdet nichts richten. Ingenieure werden das gerade bieten. Die werden schon was richten, aber so wie die Richter richten. Ja, die werden halt das so einrichten, dass es für sie angenehm, wohlfühlend, bequem ist und so. Das werden sie schon machen. Fridays for Future ist doch, also das ist doch das Tolle daran, dass wir als erste Klimabewegung auch sagen, sorry, aber wenn die Politik die Maßnahmen nicht macht und keine Gesetze verabschiedet, damit auch XY nachhaltig leben kann, solange werden halt diese Menschen von den bürgerlichen Menschen geschämt und von den weißen Menschen geschämt. Gehst du da mit, Jasmin? Solange die Politik nichts macht, wir haben von der EZB Bonds ausgegeben in Wert von 10.000 Milliarden US-Dollar für Klimaprojekte. 10.000 Milliarden, das sind 10 Billionen. Solange die Politik nichts macht. 10.000 Milliarden. Nichts macht, damit XY so und so leben kann. Da braucht die Politik nichts mehr machen, dass XY so und so leben kann. Was soll die da machen? Saft verbieten, und, ja. Und auch zu behaupten, Fridays for Future wären die Ersten, die das so machen. Hat der Typ noch nie von der Anti-Atomkraftbewegung aus den 80ern gehört? Weil er da, das war die Generation von seinen Eltern, also die rassistischen. Seine Eltern waren auch rassistisch. Ja, klar. Problematisch ich die Begrifflichkeiten finde, dieses, ja, dass alle nachhaltig leben. Also erstmal, wenn du generelle wirtschaftliche Faktoren anders settest und Energiegewinnung änderst, brauchst du erstmal nicht ans Individuum so ranzutreten, sondern für das Individuum das greifbarer zu machen durch die Politik. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ey, ich will euch ansprechen, damit wir alle nachhaltiger leben, kommt der Appell nicht an, dass wir gemeinsam gegen das viel größere System angehen, sondern es ist eher so, ja, in die End bist du schon noch schuld, aber wir müssen das trotzdem gemeinsam machen. Und wie du auch meintest gerade, dass es überhaupt nicht bei Fridays for Future Konsens ist, wer überhaupt am meisten verursacht. Das ist nicht im Vordergrund. Und das ist so ein wir Problem. Haben, sie beschwert sich gerade darüber, dass mit den Aktionsformen, die vorgestellt werden, nicht das gesamte Schweinesystem abgeschafft wird. Plus wir haben die Schuldfrage, wer der Satan ist, wer bekämpft werden muss, nicht vollständig gestellt. Läuft. Wohlgemerkt zu einer Sache, die sie nicht richtig definiert hat. Es ist einfach nur diese Sache, die halt schief läuft. Klima halt. Wisst ihr doch. Darauf werden wir später auch nochmal tiefer drauf eingehen, auf dieses Globale. Ich habe gerade gesehen, dass du geschnipst hast. Macht es gerne lauter. Dieses Schnipsen bedeutet nämlich, dass das Publikum bei gewissen Sachen zustimmt. Oder ne, wenn ihr könnt, ruft auch gerne mal rein. Du hast eben Moment mal, ich krieg Angst, wenn Leute schnipsen. Könnt ihr das bitte lassen? Könnt ihr Jeff ruft auch gerne mal was rein. Ich rufe jetzt mal was rein, okay? Kulturmarxismus. Zerstören. Und die mit der Brille war auch ein PC? Das ist eine Frage in die Runde. Die mit der Brille war auch ein PC? Die ist auch PC hier. Die ist alle PC. Wir haben doch von Frieda Ackermann gelernt. Alle sind Pox, auch Leute mit Kipper. PC ist dann für Pussy Crushing, ne? Ja, aber ja, scheiße, Pox steht für Piece of Crap. Ah ja. Du meintest, dass mittelständische weiße Menschen so oder so viel mehr schuld dran sind, wenn ich das jetzt irgendwie, wenn, ich weiß gar nicht, ob das jetzt dein Wort ist. Vielleicht war. Die Schuldfrage, dass sie das sagen, dass es akut ist, aber ihre eigene Schuldfrage da nicht in den Vordergrund setzen, weil die westliche Konsumgesellschaft ist ein großer Teil und die Ausbeutung ist ein großer Teil von Sachen, die als dritte Welt bezeichnet werden. Also das sind so Sachen. Die Ausbeutung. Wer kennt sie nicht? Die Ausbeutung. Einfach. Ja. Und da ist halt. Die Ausbeutung, das sind so Sachen. Aber ja, ey, Leute, habt ihr gar keine Angst, dass diese heiße Luft irgendwie was zum Klimawandel beiträgt, ehrlich gesagt. Ich gehe davon aus, dass die so einen Zeppelin auf dem Dach haben, wo die das hinleiten dann und der fliegt dann durch die Gegend. Ich frage mich auch, wie das E-Box vor Parlament oder so. Ich frage mich auch, wie die es geschafft haben, ihren Tee in kaltem Wasser aufzulösen. Also fällt mir da gerade ein. Aber es kann ja nicht sein, dass die den warm gemacht haben, daher auch noch mit Elektrokocher. Verbraucht so viel Energie. Schweinerei, ja. Wie viel? Ein paar tausend Watt auf jeden Fall. Damit stimmt genug, dass die Lampen anhaben da, so viele. Wasser warm kriegst, ja. Und von oben Scheinwerfer wahrscheinlich auch noch. Ich frage mich halt auch, ob denen klar ist, dass sie selber hier in einer Gesellschaft Teil sind, die ohne die Ausbeutung der dritten Welt überhaupt nicht funktioniert. Also klar ist das scheiße, aber ihr partizipiert daran, ihr profitiert davon. Ich würde behaupten, dass es keine Ausbeutung gibt. Natürlich gibt es Ausbeutung eben. Nein. Es gibt nur unterschiedliche Entwicklungsstufen. Früher hatten wir wenn China halb Afrika aufkauft, um an das Koltan zu kommen und den Leuten da im Endeffekt Glasperlen für gibt, dann ist das Ausbeutung. Ach, wenn so eine Vorstellung kann man ja ausnutzen zum Beispiel. Ne? Wenn Afrika nach dem ganzen Antikolonialismus, was die Linke verzapft, dann sagt ja, China wird uns retten und nicht mehr auf den Westen geht, dann haben sie ihre Wahlfreiheit. Also, ja, das schon, aber trotzdem beutet China die Afrikaner weiterhin völlig ohne Hintergedanken aus. Ja, es sind Kommunisten, die können doch gar nicht ausbeuten. Oh, stimmt. Da denke ich mir schon, ciao, einfach, wenn mir irgendjemand weiß erklären will, so, Ja, aber 20 Euro mehr investieren in ICE. Nein, wenn ich 20 Euro nicht habe, ciao. Und dieses, und das ist einfach so Konsens bei den meisten weißen, mittelalternden akademischen Leuten, auch wenn du parteipolitisch guckst, das Shaming ist im Vordergrund, weil dieser Liberalismus ist einfach so verankert in dieser Generation, die so sich alles selbst erarbeitet hat und so Nachkriegseltern und bla bla bla, dass du gar kein Gegenargument mehr hast. Du sitzt dann und denkst so, okay. Ja, Moment, Moment, mir schnappt da was gegen die Unterkante meines, die Oberkante meines Unterkiefers. Ich glaube, ich kotze es gerade mal aus. Wie widerlich ist das denn? Wenn ich, da braucht mir auch ein Schwarzer gar nichts erzählen, oder was? Wie rassistisch bist du, Mädchen? Vor allem Liberalismus. Ja, der Liberalismus, ja, böse, der verdammte Liberalismus von den Leuten, die sich das selber erarbeitet haben. Ekelhaft, widerlich. Ich würde sogar behaupten, dass der Flugtourismus sehr viel Reichtum in Länder gebracht hat, die sonst keine Wirtschaftsgüter hätten, mit denen sie handeln hätte treiben können. Ja, also, das ist Fliegen ist gut richtig, für die Menschheit. Ob sie gut fürs Klima ist, ist eine andere Frage. Ciao, mit dir will ich gar nicht kommunizieren. Kurze Frage an dich, Sarah. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz erklären, warum sind weiße und privilegierte Mittelstandskids denn mehr verantwortlich für die Klimakrise als zum Beispiel jemand, der nicht privilegiert ist? Ich bin mal gespannt jetzt, ey. Jetzt geht's richtig los. Obwohl Weiße nur 80% der Bevölkerung ausmachen, sind sie für 79% des Klimawandels verantwortlich zu machen. Klingt nach einem Trump-Argument. Ich glaube echt, wir sollten unseren Kanal nochmal umbenennen, oder wenn er irgendwann mal weggestrikt wird, machen wir einen neuen auf mit dem Titel Affenzentrale für politische Bildung, ey. Weil hier lernt man richtig was. Geht es und nicht weiß es. Also ich mag es ehrlich gesagt gar nicht, so die Schuldfrage zu stellen, auch nicht bei mittelständig privilegierten Bürgis, weil... Oh, danke, danke, danke, dass du so nett zu uns bist. Mittelständisch privilegierte Bürgis. Weißt du überhaupt, was du da redest? Ich meine, du meinst wahrscheinlich Mittelschicht. Das Mittelschicht und Mittelstand, zwei völlig verschiedene Dinge. Geschenkt. Aber weiße Bürgis? Sorry, Mädchen. Dabei sind Weiße weltweit eine Minderheit. Ich fühle mich diskriminiert, mich hier als Bürgi zu betrachten. Also so fängt Genozid an. Hashtag Widerstand. Ich glaube immer noch, Konsumverhalten hängt auch irgendwie stark davon ab, wo wir leben und was uns auch die ganze Zeit irgendwie gesagt wird. Was ist ein gutes Leben? Ich meine. Ja, und deswegen hast du diese riesigen Ohrringe drin. Und deswegen haben wir dich gerade beim Schminken gesehen. Ja, also zu wenig. Also genug Essen wird ja bei uns zum Beispiel propagiert. Genau, man kann einfach auch zu wenig essen. Ja, stimmt. Oder gar nichts. Einfach von Luft ernähren. Oder Ohrringen. Vor allem, sie sagt, dass die Schuldfrage nicht gestellt werden soll. Sie hat bei der Taz einen Artikel rausgehauen, 500 Jahre Umweltrassismus. Im Kolonialismus liegt der Ursprung der Klimakrise. Weiß ich nicht. Und redet irgendwas von Kolumbus und Gold. Das waren ja nicht die Bürgis. Das waren die Eltern von denen. Aber ja. Ich meine, wir leben in einer Gesellschaft, da geht es um Wachstum, Wachstum, Wachstum, immer mehr überall. Und das wird dann irgendwann auf den einzelnen Menschen übertragen. Der nur ein gutes Leben hat, wer dann nach 2 Jahren seinen Fernseher aus dem Zimmer schmeißt und sich einen neuen holt. Das ist auch gut so. Warum? Ja, aber wer macht das denn wirklich? Also, ich meine, es sind ja sogar die Zeiten vorbei, wo du dir alle 2 Jahre irgendwie einen neuen Computer kaufen wolltest, wenn du irgendwie besser arbeiten wolltest oder so. Da sind wir ja auch mittlerweile auf einem ziemlichen Plateau angekommen. Frag doch mal die Uschi mit dem Kopftuch und dem Billig-Laptop. Oh, ist ja gar kein Billig-Laptop. Das ist illegal, wenn ihr die persönlich kritisiert. Das heißt, ich würde nicht mal, also so, ich finde es gar nicht so interessant oder relevant, so zu überlegen, naja, warum haben mittelständige weiße Bürgis irgendwie mehr Schuld, sondern aber dann trotzdem zu gucken, was ist eigentlich so mit europäischen Industriestaaten, warum haben die mehr Schuld, weil die einfach, keine Ahnung, diesen kompletten Planeten abwirtschaften. Nein, die sind höher entwickelt, die wirtschaften nicht ab, sondern die haben mehr, eine höhere Entwicklungsstufe erreicht wie der Rest der Welt. Und der Rest der Welt möchte anschließen. Jeder in diesen Ländern möchte anschließen. Und wir müssen uns überlegen, wie wir eine noch höhere Entwicklungsstufe erreichen können, die mit dem Planeten besser vereinbar ist. Also, ja. Schön ist, ne? Noch mehr, noch weiter wachsen. Das ist die Lösung. Bürgis, Bürgis, überall. nicht, ob ich da unbedingt die Schuld bei den einzelnen Menschen sehen würde. Klar, der ökologische Fußabdruck, darüber muss man halt schon reden. Der ökologische Fußabdruck von Menschen, die reich sind, ist immer viel größer. Das heißt, das sind die Leute, die das CO2 in die Luft hammern. Kannst aber du auch noch mal ganz konkret benennen, wie das dazu kommt? Wie kann es sein, dass... Die konsumieren einfach so viel mehr, die fliegen so viel mehr. Ich glaube, es waren 90% der Menschen auf der Welt sind noch nie geflogen. Und dann, aber wenn wir dann darüber reden, dass 10% schon geflogen sind, dann findest du die 10% halt auch hier überall. Das heißt, die Leute, von denen wir fast schon sagen, das ist gar nicht mehr, also die sind gar nicht mehr so superreich, die gehören aber, wenn man... Die gehören auch schon ins Gulag, obwohl sie nicht superreich sind. Ja, weil, guck mal, ist jetzt Sozialwissenschaften studiert. Warum hast du nicht Ingenieurswissenschaften studiert und forscht nach neuen Treibstoff? Okay. Gutes Standbild. Schießt die Birgis auf den Mond. Wenn man so auf die komplette Welt guckt, auch zu den reichen Menschen. Wir gehören auch zu den reichen Menschen, selbst wenn wir hier unterer Mittelstand sind. Das heißt... ja, global gesehen ist halt ein Hartz-IVler immer noch Top 20% der Weltbevölkerung, also vom Einkommen. Aber ich weiß ja, wie sie das hinkriegt mit dem Stand, wahrscheinlich weil sie halt denkt, wir wären irgendwie unter Feudalherrschaft oder so. Und deswegen wäre das hier ein Stand, Mittelstand. Ja, wir haben ja auch keine Demokratie in den Betrieben, deswegen ist es dasselbe wie Feudalherrschaft, weil du bist am Tag 8 Stunden in der Firma, die autoritär organisiert ist. Hashtag Feudalismus. Wenn ich aber von meinem Hartz IV dann irgendwo in Thailand leben könnte, wäre ich ja noch besser dran. Auf jeden Fall. Also sind die Thailänder ja privilegiert, auch wenn die vielleicht weniger als ich haben und nicht fliegen können. Das stimmt. Ich glaube, da finde ich es wichtig, die Perspektive woanders anzusetzen, mehr so zu gucken, hey, aber was ist das überhaupt für ein Wirtschaften, das dafür sorgt, dass wir denken, das ist immer geil, so weiterzumachen? Ja. Sich an die Unternehmen ranzuwagen, die irgendwie unsere Umwelt ohne irgendwelche Konsequenzen gerade kaputt machen. Aber ich glaube, wir kommen nicht weiter, wenn wir jetzt gucken, so, es gibt ja auch coole mittelständige weiße Bürgis, so. Und wenn wir jetzt gucken, so, du bist schuld, aber du bist nicht schuld und ab welchem Punkt bist du dann schuld, glaube ich, dann verlieren wir uns vielleicht in eine andere. Dann müssten einfach alle Weißen ins Gulag. Ist doch einfacher. Wir können doch nicht hier jetzt eine Einzelfallprüfung wie beim Asyl durchführen. Genau. Also ich bin für die Wiedereinführung des Paperback-Tests dafür. Also Papiertütentests. Ja. Was ist das? Das ist ein Test. Anhand von einer Farbe wird eine Mitgliedschaft bescheinigt. Man darf nicht heller oder dunkler sein als der Papierbeutel. Okay. Kommt aus der amerikanischen Studentenszene. Also dann schämen wir immer weiter und kommen irgendwie nicht zusammen. Und das finde ich nicht so gut. Ja, ich glaube, also ich kann ihm voll gut folgen. Und ich finde das auch einen viel besseren Grundsatz und auch viel empathischer zu sagen, ey, lass uns überhaupt gar nicht erst anfangen, dieses Shame-Ding umzudrehen. So. Gleichzeitig finde ich mich dann schon irgendwie komisch, wenn ich dann irgendwie... Ich fliege dann einfach einen Langstreckenflug, um meine Familie zu sehen. Und dann aber das nicht sagen kann in gewissen Räumen, weil ich ganz genau weiß, jetzt kommt gleich eine Klatsche. Aber wo ich dann gleichzeitig weiß, genau diese Leute haben Shaming, eben nicht. Ja. Aktion, Reaktion. Sag doch einfach, stell dich selbstbewusst hin und sag, dass dir das wichtig ist, deine Familie zu sehen. Wo ist das verfickte Problem? Wovor hast du Angst? Ja, das ist das Einschränken der Meinungsfreiheit. Ne? Familie ist die Keimzelle des Faschismus. Oh. Und dann auch nicht, wenn die auf Color ist. Families of Color. Okay. Ja, ich finde das ja lustig, dass sie das jetzt hier irgendwie wahrnehmen, aber bei anderen Dingen halt nicht verstehen, warum man diese ewige Sternerei überall und diesen ganzen Kram halt eben dann nicht haben will oder so. Oder da irgendwie Angst hat, in gewissen Bereichen dann, wenn man nicht hundertprozentig d'accord geht mit deren Krempel, da irgendwie sofort der übelste Untermensch zu sein. Familie im Ausland und die können einfach mit 2 Minuten Fahrrad fahren, also ihre ganze Familie sehen. Weißt du, dann ist es schon für mich auf individueller Ebene schon relevant, ne, zu sagen, so, warum darf ich jetzt nicht davon erzählen, dass ich gerade meine Familie besuchen war, während andere dann aber so ganz laut sind, so, ja, Umwelt, und es ist voll einfach für sie, stellen mir so Dinger, ich will auch so einfach Umwelt machen, aber geht nicht. Ja, ich kenne das voll, also ein Teil von meiner Familie kommt halt aus Guinea, das ist Westafrika und ich war da noch nie und wenn ich mir jetzt so überlege, ich bin so voll viel so in grünen Kontexten unterwegs und ich erzähle so das erste Mal, dass ich so meine Familie gesehen habe und habe dann so 10 Kommentare von irgendeinem, keine Ahnung, Hans Müller, der mir darunter schreibt, Sarah, aber dein ökologischer Fußabdruck jetzt. Oh. Und das ist halt auch voll die Angstsituation. Also das ist für mich total unangenehm. Eine Angstsituation ist das, gutes Startbild übrigens. Eine Angstsituation ist das, wenn ihr jemand sagt, dass er das nicht gut findet. Aber warum sagst du nicht einfach, es wäre Privatsache? Ich dachte, das macht man bei den Grünen so. Ja, außerdem habe ich bei Luisa Neubauer gelernt, dass es Flugscham ist und dass es nicht in Ordnung ist, wenn jemand geflugschämt wird. Also schreibt sie in ihrem Buch von der Klimakrise. Okay. Ja. Schwer, ja, überhaupt dieses Shaming, wenn ich ja jedes Mal so drunter leiden würde, dann ja, wäre ich aber schon am Ende raus. Langstrecken-Shaming ist nicht gestattet. Ja, nicht. Und wenn das Problem mit dem also Flug zur Familie so schwierig ist, dann kann man ja auch ein One-Way-Ticket buchen. Und dann kann man die Familie später auch per 2 Minuten Fahrrad, mit dem Fahrrad erreichen. Aber da gibt's no fucking problem. Gibt dann aber keine Funk-Euros mehr. Ja, ich sehe die Dame jetzt in einem ganz anderen Licht. Die ist ja quasi Opfer vom Hass im Netz geworden, die Arme. Auch wieder wahr, ja. Schlimm. Und dann auch noch von Weißen. Also Rassismus, genau. Auch noch. Von diesen komischen russischen Bots, die sich als ihre Freunde ausgegeben haben. Ich meinte das, glaube ich, auch mit der Schuldfrage. Ich meinte gar nicht jetzt den weißen Mann zu schämen, sondern, ja, sorry, weißer Mann, ich habe gerade einfach direkt auf Mann geschoben, sorry. Nein, ich glaube einfach, dass dieser, wenn mit die Schuld... Ich habe total üble Vorurteile. Das ist nicht lustig. Frage sozusagen, dass wir sagen, ey, liberalistische Mittelstandgesellschaft weiß, wenn wir da sagen, das zum Was Wort liberalistisch gibt es doch überhaupt gar nicht. Das könnte ich nicht erklären, das ist kein Wort. Zeig mir mal, liberal, das ist so wie liberal nur extremistisch, ne? Ich bin liberalistischist. Eine Gesellschaft, in der individuelle Freiheit propagiert wird. Die Kritik ist, dass diese Freiheit nur für privilegierte Menschen gilt. Die Kritik ist, dass die wir die Spaßformen hier nicht verstanden haben. Ja, die Kritik ist, wir wollen gerne Marxismus und Sozialismus haben. Das ist die Kritik. Ja. Und deswegen nennen wir es liberalistisch. Liberalistisch. Ich drehe mich. Aber es soll doch irgendwie staatstragend oder so sein. Die können doch keine. Das ist doch die hegemoniale Ideologie, die wir haben. Die müssen wir doch verteidigen. Mhm. Ich keine Ahnung, Alter. Ich komme darauf gerade nicht fit, diese Alter. Geste auch, immer diese radikalen Liberalisten. Nee, das sind liberalistische Leute. Ja, ist das nicht, also das, gegen die Freiheit zu argumentieren, das kommt mir immer komisch rüber. Ist das nicht das, was der Sargon haben wollte? Liberalists? Liberalist. Nee, aber ich bin Neoliberalist, weil das ein schönes Passwort ist. Ja. Reflektieren anregt, also gar nicht, dass die Schuldfrage stelle, so als Konsens, okay, du bist schuld, ciao. Ja. Wir gehen gemeinsam unter, aber du bist schuld. Sondern ich meine, warte noch mal kurz. Du hast den Klimawandel und als Reaktion sagst du, ich will jetzt die komplette Staatsordnung und die über tausende Jahre gewachsene Philosophie, auf denen unsere Gesellschaft aufbaut, über Bord werfen. Wegen, ja, Klimawandel. Voll liberalistisch, Alter. Liberalistisch. Gegen den Liberalismus. Liberalistus. Was? Alter Schwede. Richtig hart. Ey, reflektier das da, damit du überhaupt erst siehst, was die Kontexte sind und wo man ansetzen muss. Das meinte ich gar nicht mit Shaming. Also ich würde jetzt nicht einfach sagen, ey, du bist Akademiker, ciao, geh einfach weg. Also dass man den auch erstmal einmal vom Kopf stoßt. Was? Du bist Akademiker, ist Shaming? Anders also muss man mit dem Helikopter. Du bist Akademiker, ciao, geh einfach weg. Das würde ich aber schon wieder ganz gerne mal sagen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, aber wenn unser eins das zu Akademikern sagen würde, hieß es gleich wieder Hassgruppe. Ja, und anti-intellektuell. Und so. Wir würden auch keine Talkshow auf Funk bekommen. Müssen, damit die auch merken, so, hey, damit war das ja damit, gar nicht so cool. Guck mal, wenn wir das auch nicht mehr bei anderen Leuten. Wenn wir das machen, dann sagt ein Hans-Joachim auch nicht mehr, dein ökologischer Fußabdruck, so. Weil ihm das auch nicht mehr gesagt wird. Aber okay, guck mal, ich könnte jetzt auch so ein Hans-Joachim sein und sagen, ey, was ist denn das Problem dabei? Okay, vielleicht sind wir bei Fridays for Future mega weiß und mega privilegiert, aber am Ende des Tages betrifft uns das doch alle, diese Klimakrise. Und dann ist es doch wichtig, dass egal wer da ist, einfach seine Zeit nutzt, um da quasi reinzugehen, um zu hoffen, dass da wirklich Aufmerksamkeit geschaffen wird. Also was ist daran so schlimm, wenn tatsächlich Klimaaktivismus mega weiß und mega privilegiert ist? Vielleicht hast du einen Gedanken. Also ich glaube, das ist erstmal schon, dass ich diese Verwendung des Begriffs Privileg auch ein bisschen schwierig finde, weil ich glaube, es ist halt auch ein Privileg, sich aussuchen zu können, sich mit der Klimakrise zu beschäftigen oder nicht. Und das ist das Privileg, was wir hier im globalen Norden haben. Ja, und Mic drop. Es ist ein Privileg, mein Gehirn zu benutzen. Es ist ein Privileg, 5 Minuten lang nachzudenken. Was ist noch alles ein Privileg, Leute? Genau, hier darf man sich freiwillig damit beschäftigen. Überall sonst wird man dazu gezwungen. Oder? Wie meint die das jetzt? Keine Ahnung, wie sie es meint. Und das können halt viele Menschen nicht. Und Klimabewegungen sind nicht weiß, global gesehen. Die meisten Menschen, die sich wirklich an den Frontlines sozusagen kämpfen, ach so, gegen Umweltverschmutzung und Klimaverschmutzung, Klimaschaden und so weiter, sind Menschen, die schwarz sind, sind Menschen, die People of Color sind, indigene Menschen. Und das sind die Menschen, die wirklich... Indigene Menschen. Und das sind die, die wirklich dagegen kämpfen. Und die Weißen, die das tun, die machen das nur für ihr Privileg. Sehe ich das richtig, oder? Nee, die haben das Privileg, dass sie damit das auch Flugzeug fliegen können. Also. Aber eigentlich machen es die anderen mehr... Weil sie es müssen wahrscheinlich. Ich habe keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ja, und was genau ist mega weiß? Ist das noch eine Überstufe oder was? Hat Hitler das ist ein weißer Riese, das. Das hat Hitler in irgendwelchen unterirdischen Forschungsstätten synthetisch erzeugt. Ah, da habe ich ja schon verloren. Ich hatte ja gedacht, dass die Eierschale sind. Aber die sind mega weiß. Naja. Nee oder meh? Ja. Die sind mega weiß, ja. Oh Mann. Ich habe von ihren Artikel gefunden, Leugnung und Skepsis gegenüber der Klimakrise zum Schutz der imperialen Lebensweise. Ein Blick auf den Klimadiskurs rechtspopulistischer Parteien wie der AfD. Jetzt bin ich schlauer. Ja, also ich glaube einfach, lass mal warten auf Präsident Kanye, der wird alles richten. Wirklich ihr Leben dafür geben, Umwelt und Klima zu schützen. Deswegen diese Frage hier mit diesen ganzen Privilegien und so weiter, ich finde sie wichtig. Ja. Also die Frage, ich möchte auch irgendwie beantworten, die Frage, die du mir gerade gestellt hast. Und gleichzeitig merke ich, halt regt sich immer mehr so ein Widerstand, weil es halt wieder einfach total weiße Menschen im globalen Norden total zentriert. Und das sollten eigentlich nicht die Menschen sein, um die es jetzt gerade geht. Weil es sind nicht die Menschen, die in erster Linie betroffen sind von den Folgen von Klimawandel und nicht die Menschen, die in erster Linie mit diesen Schäden, sei es Klimaschäden. Mädchen, du weißt aber schon, dass wir hier auch die Indigenen sind. Und deswegen, wie alle Indigenen, engagieren wir uns in unserem Heimatland dagegen. Wo ist das für Problem? Ich weiß nicht, ob ihr gestern einen Storch gehört habt bei Hard Aber Fair, aber der hat ja auch sowas gesagt, dass viele CO2, das weltweit ausgestoßen wird, dass das eben ziemlich unbeeindruckt ist von den paar Krümelchen, die wir hier einsparen. Ne? Also so gesehen hat sie ja recht damit, dass es ein weltweites Problem ist, aber es ist natürlich kein weißes oder schwarzes Problem. Ach, wie schön. YouTube sagt mir gerade Warnung, dein Stream enthält urheberrechtlich geschütztes Videomaterial und wird daher möglicherweise vorübergehend blockiert. Sehr gut. Sind wir denn jetzt noch online, oder? Ja, urheberrechtlich, ne, bei öffentlich-rechtlichem Material, also irgendwie ist das so, da muss man auch mal hin. Steinhöfel. Aber wir kommentieren doch auch fleißig. Kannst du das irgendwie auf links drehen, das Bild oder so? Ja, ich kann es wieder klein machen, auf jeden Fall. Kleiner Spiegel oder so. Ja, aber Moment mal, ist das dann... Ja gut, das kann auch einfach der Algorithmus sein, ne? Das könnte sein, ja. Aber sind wir denn jetzt noch online? Hat das irgendwie einen Blick? soweit ich das sehe, ja. Wir sind noch online, sagt Tannhäusergate. Grüße gehen raus. Okay, ja gut, dann würde ich sagen, wir machen erstmal weiter, oder? Ja, machen wir weiter. Ja. Ich habe es aber leider auch nicht parallel aufgenommen. Durch, weiß nicht, Zerstörung, das gerade Mosambik erwähnt, sind Millionen, Milliarden Dollar, die dieses Land jetzt aufbringen muss, um sich wieder herzustellen nach diesem Zyklon. Und also darüber sollten wir reden und diese Menschen sollten wir zentrieren. Und dann denke ich, es ist halt Aufgabe von Fridays for Future, klar, natürlich hier ganz viel einzufordern und Menschen aufzuwecken, aber eigentlich auch den Raum zu schaffen, und das ist, glaube ich, auch die Kritik, den Raum zu schaffen und die zu öffnen für die Menschen, die tatsächlich betroffen sind. Und das sind halt Menschen im globalen Süden. Ja, und sorry, eine Sache, weil ich auch daran denke, jetzt auch mit den Sachen, die ihr organisiert. Also ich würde den Menschen im globalen Süden empfehlen, mehr Liberalismus einzuführen. Dann klappt das auch alles mit einer ordentlichen Gesellschaft. Wahrscheinlich ist das Knacken urheberrechtlich geschützt. Da fließen ja wahrscheinlich auch Riesenbeträge in diese Organisation. Also ich meine, ich weiß vom Klima, also nicht, dass ich jetzt in der Organisation sondern ich aktiv bin, aber es sind diese Klimacamps, Friday for Future Konferenzen, es sind zigtausende, die da reinfließen. Ich finde es wichtig, das ist nicht meine Kritik, aber wo sind die zigtausende im globalen Süden, die Menschen ermöglichen, sich zu vernetzen zu diesen Themen? So. Und das wäre zum Beispiel eine Form von Solidarität für Fridays for Future, diese Mittel zu teilen, damit auch andere Menschen hörbar und sehbar werden, die ja, betroffen sind. Denen ist es nicht möglich, auf die Straße zu gehen, in dem Ort, wo sie sind, und sich dort kurz zu schließen und oder ja, einfach andere Probleme, ne? Mir wichtig, das zu tun, so ungefähr. Ja, aber es gibt ja auch in Ländern der Südhalbkugel immer mal wieder Aufstände. Ja, aber den Fidschis oder so, die haben sich auch schon beschwert, ne, dass ihre Inseln untergehen würden und so. Also das gibt es ja schon. Sollen sie halt Sand bei eBay kaufen? Weiß ich gerade nicht. Okay, jetzt steht hier, dein Stream wurde vorübergehend blockiert, weil der urheberrechtlich geschütztes Audio- und Videomaterial enthält. Okay. Nur Ton oder so machen, vielleicht? Audio- und Videomaterial. Jupp, jetzt ist er weg. Policy Violations. Was ist das denn? Wir sind raus. Ja, toll. Okay. Wer steht vorübergehend? Asozial, ey. Ja. Ist das ein Streik jetzt? Wenn ich streamen oder was in nächster Zeit wieder, oder wie? Oh, also wieder 3 Monate. Könnte sein, oder? Das ist doch ein Witz, oder? Ja, wie gesagt, also wenn es wenigstens wirklich, also auch vernünftiges Material wäre und nicht so ein öffentlich-rechtlich, das eigentlich jedem gehört. Schon ein bisschen, nee, das ist, die haben da schon ein Copyright drauf, weil man so einfach ist das nicht, aber. Ja, trotzdem haben wir das bezahlt, ne? Ich finde das. Ja, jetzt kommen Leute auf die Weltraumaffenseite, aber da läuft er gar nicht, oder? Ja. Doch, da läuft er natürlich. Ah, okay. Machen wir da weiter, ja. 41, 42, hier ist was los. Ja, das geht natürlich, genau. live.weltraumaffen.com. Guck ich mal auf meinen Server, gleich implodiert. Ja, willkommen an die ganzen neuen Zuschauer auf live.weltraumaffen.com. Genau für so einen Fall haben wir das ja hier. Ja, genau. Cool. Das ist wohl wahr. War eine 300, das wird gleich, schon bin ich mal gespannt. Ja, scheiße, und ich habe überhaupt nichts aufgenommen. Ey, das hat mir so gut gefallen, der Anfang von dem Ganzen. Jetzt ist es weg. Schweinebande. Jetzt wird gerade im Chat gesagt, dass wir wieder da sind. Vielleicht haben wir ja einen benevolenten, ja, wir sind wieder da. Number Generator Algorithmus bekommen. Heiderabad. Okay. Dein Stream wird nicht länger aufgrund von Überrechtsverletzungen, aber wahrscheinlich, sobald ich wieder abfahre, geht es weiter wahrscheinlich. Ja, aber komm, das von der Zeit her, wie wir kommentieren, also das ist genügend Schöpfungshöhe. Ja, ist es auch. Oder soll ich einfach mal das Bild jetzt wegnehmen? Dass wir mach weiter. Haben. Probier einfach weiter. Wir müssen ein Bild nehmen und 51% des Bildes verdecken. Dann nehmen wir eine eigene Schöpfung, mein Kollege. Ja, ich meine, es ist ja schon relativ klein eigentlich und eingebettet und mit Quellenangabe und allem. Normalerweise ist es vollkommen in Ordnung. Vielleicht war das müssen die einfach noch häufiger unterbrechen. Also das ist automatisch gesperrt und dann weiß ich aber nicht, warum das jetzt kommen soll. Also dann machen wir doch einfach so, wie es jetzt ist, weiter. Die werden ja wieder meckern. Ja. Die Zuschauer wissen ja jetzt, wohin sie flüchten können. Also ich habe vielleicht hat auch jemand bei YouTube reingeschaut und dachte, oh Gott, was reden die da für schlimmes Zeug? Und die haben gar nicht gemerkt, dass wir das gar nicht sind, die da am Tisch sitzen. Ich habe zwei Möglichkeiten auf jeden Fall. Also das eine wäre das Bild wegnehmen, das andere wäre den Ton verfremden. Nee, was lass so, wie es ist. Speeden, aufspeeden oder was? Ich habe so ein, ich kann es mal kurz zeigen, wie das dann klingt. Die Starschwader. Genau. Na, also hattest du schon mal eingesetzt? Ja, ich denke gerade so drüber nach. Und also so mein erster Gedanke war so, ja, passt. Wir sind ja keine glatt, europäische Bewegung, sondern wir sind ja so bei den internationalen Terminen sind wir auf jedem fucking Kontinent vertreten, so auch in der Antarktis. Wenn man drüber nachdenkt und die Fakten sich anschaut und die Zahlen sich anschaut, so die meisten sind halt in Europa, in den westlichen Gegenden. Und klar, es gibt auch in Afrika, in Asien und woanders Klimastreiks und die sind halt viel mehr betroffen. Trotzdem gucken die Medien gar nicht drauf, trotzdem gucken wir als Fridays for Future hier in Deutschland, als Klimastreik Schweiz, als Youth Strike for Climate, UKSEN in Großbritannien, in Frankreich und hier halt in der EU gucken wir eigentlich gar nicht so richtig drauf, weil wir gar nicht drüber richtig reden. Wir reden zwar von Climate Justice Now, wir reden von Klimagerechtigkeit, globaler Norden, globaler Süden, aber ja, da hast du halt recht, so wir benutzen die Gelder, aber gleichzeitig benutzen wir ja die Gelder, um halt hier in den Industrieländern, in der reichen Schicht etwas zu ändern, weil wir ja uns darauf ausruhen und auf unseren CO2-Budget uns ausruhen und den halt massiv benutzen. Ja. Oh. Ja, wollen wir es nochmal ohne Bild probieren, sobald wir wieder da sind? Ist doch wirklich lächerlich. Ja, ist es auch. Oh Mann. Mach die ganz weg und blend ein Bild von einem NPC-Meme ein. Ja, genau. Okay, ich suche mal eins. Warte, ich habe ein gutes NPC-Meme. Ich poste gleich in die Gruppe. Ein flache Erde-NPC-Meme. Das sind die besten NPC-Memes. Ja, da sieht man mal wieder, wofür die Gelder gut eingesetzt werden. Die wir sind zahlen. Wieder da. Wir haben immer noch das Bild. Oh mein Gott, wir sind gleich wieder da. Das soll die Qualität ein bisschen runtersetzen können. Halt. Das wird halt so geruckelt. Das ruckelt nur bei uns, Mammon. So. Ja, genau. Der Zuschauer sieht das fast... 1:1. 1:1. Ja, wir arbeiten kurz nach einer Lösung, wir sind aber gleich soweit, denke ich. Das Bild war gut. Passt. Das passt. Ja, Mic Drop. Mic Drop. Das war jetzt gerade. Ich muss das jetzt nämlich hier bei einem anderen Fenster aufmachen, sonst kann ich es nicht mehr pausieren und so. Ja, schon umständlich so Copyright umgehen. Freche Bande. Ja. Huh. Der Typ in der Mitte ist der Tisch. Uh-huh. Human Furniture, NPC uh-huh. Furniture. Uh-huh. Aber das sind alles keine POCs oder POKs. People die sind doch nicht weiß. Doch, ich würde sagen, wir nehmen die, nicht das von Abel. Schade. Ich hab's die besten Earth are Flat Memes, die ihr kennt. Okay, dann machen wir weiter. unpolitisch, wenn man darüber nachdenkt, dass es eigentlich nur um den Planeten Erde geht und man eigentlich darüber reden sollte, dass wir als Menschheit einfach nur so leben sollten, dass wir die Generation danach genauso diesen Lebensstandard haben wie wir heute. Interessante Info. Nur 3% den Effekt nicht mehr drauf, ne? In der Toneffekt, ja, hast du runtergenommen? Ich dachte, wir probieren es jetzt ohne Bild. Nee, ja, wenn wir das als Test können, das mach den rein. Okay. Ist besser. Ist besser. Verbessert das Ganze. Ja, das bringt ja erst diesen NPC-Vibe. Genau, sonst ist die Bildtonschere zu groß. Sind im letzten Jahr überhaupt geflogen? Frage an die Runde, ins Publikum. Wer von euch ist das letzte Jahr mal geflogen? Guck mal, ich sehe jetzt... Ja, das wollten sie jetzt verbergen hier. Die neue Weltordnung wollte nicht zeigen, wer geflogen ist. Also haben ziemlich viele Leute die Hand hochgehoben, auf jeden Fall. Was ich euch ja jetzt erzählen. Seht ihr ja jetzt nicht mehr. Zwei Leute, die sich nicht melden, richtig? Und von denjenigen, die geflogen sind, wer schämt sich von euch? Oder wer hat sich geschämt beim Fliegen? Also ich bin halt in Urlaub geflogen und auch nicht, also nach Brasilien, ist halt voll weit weg und das ist also sehr... Das mit der Flugscham ist schon heftig. Du hast eine Bewegung, die ihre eigene Schuldgefühle erzeugt und eine Debatte darüber hat, wie man sich selber wiederum davon absolutiert. Das ist der absolut hegemoniale Deutungsanspruch der eigenen Ideologie, die so weit geht, dass du darunter leidest und dann aber dich dann auch noch als Betroffener sozusagen darüber auslassen kannst, dass das ja, dass das Unterdrückung ist. Also das ist schon heftig. Also und zur Not hast du dann eben höchstens meine Sache, Privatsache. Umweltbelastend und es ist nicht gut fürs Klima. Und klar, vor, weiß ich nicht, 10 oder 7 Jahren haben irgendwie alle meine Freunde sind durch die ganze Welt geflogen und haben irgendwie Weltreise gemacht, freiwilliges soziales Jahr und so. Ja, so Australien und so. Richtig, ja, da konnte ich mir. Weltreisen, freiwilliges soziales Jahr. Sag mal, seid ihr eigentlich so bildungsfern, wie ihr euch äußert? Oder? Vor allen Dingen hat die Dame gerade gemeint, ihre Freunde werden durch die Welt geflogen. Freiwillige soziale Weltreise. Ja. Freiwilliges ökologisches Jahr wahrscheinlich, ne? Das gibt's ja auch. Da konnte ich es mir halt noch nicht leisten. Da gab es aber auch noch nicht so eine Klima-Awareness. Und irgendwie war halt das Bedürfnis, dass ich jetzt auch reisen möchte, obwohl es natürlich egoistisch ist und ich natürlich eigentlich verzichten müsste, weil da gibt es Wichtigeres, aber ich habe es halt trotzdem gemacht, weil ich irgendwie dachte, ich möchte das einfach gerne machen, ja. Ich will dich voll. Das ist dieser Liberalismus. Weiß ich doch, kenne ich doch. Wer kennt's genau, nicht? Das ist dieser kollektivistische, liberalistische Geist. Aber echt, was ist denn wichtiger? Also irgendwer wuselt da gerade an seinem Mikrofon rum und sollte das bitte mal unterlassen. Voll hart, weil ich immer noch mal, Mann. Gestern mal ausgerechnet habe, wie oft ich dieses Jahr im Flieger war. Und ich war schon 12 Mal in einem Flieger tatsächlich. Gleichzeitig dachte ich mir so, dieses Jahr ist das erste Mal. Die hat aber eine große Familie, meine Güte. Vor allem 12 Mal im Flieger ist ungefähr auch das, was ich geschafft habe. Und zwar in 49 Jahren. 12 Mal im Flieger. 49. Und dann willst du mir erzählen, dass du nicht meine Generation bist und dich darüber freust. Du bist echt... Das erste Mal, dass ich genug Einkommen habe, dass ich mir das irgendwie leisten kann. Und das ist so... Ich will aber auch Oma sehen. Ja, von diesen ganzen privilegierten weißen Leuten, die diesen Funkkram bezahlen müssen. Herzlichen Glückwunsch. Ja, vor allem 12 Mal im Jahr Oma sehen, jeden Monat einmal. Ich meine, meine Omas sind leider beide tot, aber auch in den Jahren davor habe ich die nicht 12 Mal im Jahr gesehen. Obwohl die nicht in flugweiter Entfernung gewohnt haben. Oh Mann. Weißt du, was ich meine? Ja. Deswegen, also es ist schon irgendwie... Jetzt im Publikum gibt es eine Person, diejenigen, die sich nicht schämen. Warum, also was denkt ihr euch? Warum schämt ihr euch nicht? Warum glaubt ihr, es ist nicht eine Sache, worüber man sich schämen sollte? Rea, sag mal. Ja, ich schäme mich nicht aus diversen Gründen. Also es gab letztens, als die Sommerferien in Baden-Württemberg angefangen haben, da hat die Fridays for Future, das Movement hat irgendwie eine Demo am Flughafen gestartet, um die Leute zu schämen, die da jetzt gerade in ihre Sommerferien fliegen. Und dann wurde aber irgendwie mitten in der Sommerpause Ursula von der Leyen in ihre neue Position gebracht und dafür mussten alle PolitikerInnen aus ihrer Sommerpause anfliegen. Und da gab es keinen Aufstand. So. Und das finde ich einfach, da ist so der Unterschied in den Ebenen. Warum werden irgendwie Familien, und Baden-Württemberg ist voll von MigrantInnen, warum werden die Leute geschämt, die irgendwie einmal im Jahr ihren fetten Sommerurlaub sich leisten können? Ja. Und warum werden Leute, die regelmäßig für die Politik zuständig sind, nicht zur Verantwortung gezogen? So. Ich habe jetzt schon die Blicke gespürt. So. Immer die anderen, ne? Das sind immer die anderen schuld. Ja, ist auch. Sie hat was gesagt gegen mich, so. Jetzt kommt die Reaktion. Ja, also ich finde es total scheiße. Also ich finde, diese Shaming-Debatte dreht sich im Kreis und führt zu gar nichts. Ich meine, haben wir nicht gestartet mit der Intention, die PolitikerInnen nochmal anzuscheißen, dass sie nichts machen? So sorry Baden-Württemberg, Fridays for Future, ihr habt einfach komplett verschissen, weil was bringt es jetzt euch? Im gesellschaftlichen Bild, Leute denken sich aber nur so, ja, jetzt sind da irgendwelche Kiddos, die jetzt uns schämen, weil wir zu unserer Familie fahren oder wir unseren verdienten Urlaub irgendwie nehmen wollen. Aber ich meine, dass du, Guang, okay, du bist cool, du schämst nicht keine Leute, aber FFF schämt weltweit schon Leute, dass sie das nicht machen sollen. Und die sind, also wir haben noch keine offizielle Stellungnahme zu Thema Flug und Flugshaming. Wird mal Zeit, ne? Ja, aber guck mal, wir werden immer so behandelt, als wären wir so eine krasse, professionelle Organisation. Aber wir sind letztendlich auch nur ein loser Verband von SchülerInnen. Der aber extrem Ja, sehr schön. Also ganz ehrlich, dieser Personenkult, der bei euch stattfindet, der findet statt. Würde ich mal was sagen? Der Personenkult findet statt, ja. Wie sind wir jetzt zu dem Thema gekommen? Ich bin ganz frappiert, da ist ja ein Körnchen Wahrheit auf einmal. Na, mal gucken, wo sie damit hin will. Da fließen Gelder und da ist ein Personenkult da und diese Personen bekommen Bühnen. Wer sind diese Personen? Ehrlich, wie viele Journalistinnen haben da bitte davon profitiert, dass Greta Thunberg mit einem fucking Segelboot irgendwo hinfährt? Zweitens, wieso wird das die ganze Zeit so thematisiert? Sie soll einfach fliegen, aber nicht mit Trump sprechen und es interessiert mich nicht. Und dieses zu sagen, okay, wir sind eine große Organisation, wir sind ein loser Verband, aber das seid ihr einfach nicht mehr. Ihr habt viel mehr Verantwortung, ihr habt das angestoßen, jetzt nicht du. Weißt du, so, ich sag jetzt, du hast gemacht. Aber es ist Verantwortung, Statements daraus zu geben, zu Flugshaming, es ist Statement rausgeben bezüglich Rassismus und wenn man den Kolonialisierungskontext betrachtet. Flugshaming-Statement bezüglich Rassismus rausgeben? What? What? Ich finde das an sich klasse, wie die gerade hier das Narrativ da auseinander nimmt, dass die nur so irgendwie so ein Amateurhaufen sind. Bevor das groß in den Medien war, haben wir ja hier schon von denen berichtet und wie das mit den finanziellen Hintergründen von denen aussieht. Also die sind ziemlich organisiert. Bla, das heißt, es ist schon nicht nur loser Verband. Ja, nur damit einfach zu sagen, ich gönne mir hart und ich mache so, wie ich immer schon gemacht habe und das ist jetzt die Aufgabe von anderen. Also es ist nur für mich so eine, glaube ich, eine Grundsatzfrage gleichzeitig. Ne? Ich kann euch nachvollziehen, lass uns aber nochmal darauf eingehen, in einem globalen Kontext, da werde ich nochmal auf dich zukommen, Imi. Aber bevor wir das machen, haben wir Fragen von der Community, nicht der Community, die hier im Raum ist, sondern von der Community da draußen, von der Instagram. Das ist die Fishbowl. Da werden wir reingreifen und rausziehen und vorlesen, was so die Community da draußen mir Fragen hat. Fang doch gerne an. Sollte es nicht der Wunsch und das Bestreben jedes Moslems sein, die Erde zu schützen und zu erhalten? Uns kommt noch Religion. An alle MuslimInnen hier gerade sagen, ich bin nicht koranfest. Also. Ja, das wird bestimmt lustig, wenn man in muslimischen Ländern den Ölhahn zudreht, um das Klima zu schützen. Da wird bestimmt nichts Blödes bei rumkommen. Auf jeden Fall werden da nicht Länder reihenweise zusammenklappen. Auf jeden Fall nicht. Deswegen ist es die oberste Pflicht eines jeden Muslimen, auf Ölbrennen zu verzichten. Auf jeden Fall. Da bin ich jetzt mal gespannt. Aber wir hatten ja schon entsprechende Artikel vor ein paar Streams, wo, ich glaube, Lamia Kador oder wer war das? ich weiß es nicht mehr, meinte, dass der Koran bereits die Umweltbewegung vorausgesagt hat. Stimmt. Ja, ich glaube, die war das, ja. Murat meldet sich. Ja, und zwar, ich denke, diese Verantwortung sollte sich nicht nur auf die Muslime oder auf den Islam beziehen, sondern es ist völlig egal aus meiner Sicht, ob Jude, Christ, Atheist, wir sind alle Menschen und es ist eine menschliche Verantwortung, die nicht nur auf eine bestimmte Religion zugeschoben werden darf. Jasmin, willst du weitermachen? Haben die muslimischen Länder nicht eine spezielle Verantwortung, weil sie ja durch den Ölreichtum reich sind, da sich was zu überlegen. Also das ist ein bisschen zu einfach. Also so. Ich frage, wäre Greta Thunberg auch so weit gekommen, wenn sie POC wäre? Warum? Direkte Antwort drauf ist. Wäre Martin Luther King auch so weit gekommen, wenn er weiß gewesen wäre? Ja, bestimmt. Schon Fragen, die man sich stellen muss. Genau. Dann wäre er nur privilegiert gewesen. Da hätten ihm alle zugehört, nicht so wie bei dieser Rede, die er da gehalten hat. Wo ihm alle zugehört haben. Nie was von gehört. Für die man übrigens auch urheberrechtlich gestrikt wird, wenn man die irgendwo vorspielt. Es gibt auch im asiatischen Raum eine Schülerin, die auch genau das gleiche gemacht hat wie Greta Thunberg. Und sie ist so in so drei linken Medien wurde sie fotografiert und dann wurde gesagt, ey, sie macht das auch. Deswegen die Frage kann man ganz klar damit beantworten, nein. Okay, sagen wir, das ist ja noch ein anderer Kontext. Auch in anderen Kontexten. Mir fällt gerade, und dafür schäme ich mich auch sehr, der Name nicht ein, aber es gibt doch, es gibt ja ein junges Mädchen, das einen Friedensnobelpreis bekommen hat, weil sie so ganz viel in Bildungskontext macht. Malala Yousafzai. Genau. Ja, aber das ist auch immer sehr schnell so Label und Frame als, oh mein Gott, erste Welt gibt dritte Welt die Hand und praised so, wenn aber, sie das machen, aber was aber da war ja trotzdem eine krass mediale Aufmerksamkeit, die da war. Okay, warte mal, ich glaube, aber das ist nochmal ein anderer... In China bzw. Hongkong war ja einfach nur so, das System hat es ihr verboten, dann zu streiken. Aber warte mal, ich glaube, das ist nochmal ein ganz anderer Kontext. Ne? Lass uns mal, gehen wir mal davon aus, würde das möglich sein, angenommen Greta Thunberg wäre im europäischen Kontext eine BPOC gewesen, hätte diese Person genauso viel mediale Aufmerksamkeit bekommen? Auch die Frage in die Runde, was glaubt ihr? Wenn wir das jetzt noch 3-4 Mal eingrenzen und uns neue Kriterien zur ursprünglichen Frage überlegen, kommen wir dann zu einem Punkt, wo wir das irgendwie für unsere Agenda ausnutzen können? Ich finde das ja zum Beispiel schon mal gut, dass sie uns jetzt gerade gefragt hat, deswegen will ich dann auch das beantworten. Also ich glaube auf jeden Fall, seitdem ich nämlich hier gemerkt habe, wie der Deutschlandfunk irgendwelche komplett rassistischen Leute mit Critical Whiteness Theory irgendwie featured, bezweifle ich das nicht im geringsten, dass auch irgendwelche BPOC, wenn sie vorausgesetzt, sie haben irgendwelche Anliegen, die die Herren Medienvertreter, die Medienpartei da auch im Arsenal der bevorzugten Ideologien hat, also jetzt so Sachen, die jetzt nicht zum Liberalismus dazu gehören, dann hat man da auch als BPOC Möglichkeiten, also jeden Fall. Sag mal, Alice. Keine Ahnung, ich weiß jetzt gar nicht groß erklären, aber ich glaube, das kommt halt darauf an, was das für eine BPOC gewesen wäre, aus welchem Kontext sie gekommen wäre. Da kommt natürlich noch sehr viel zusammen. Ich glaube, so pauschal kann man das nicht sagen. Ja, kannst du vielleicht, auch wenn es über frech ist, Frage, aber vielleicht zwei... Der Kontext spielt eine Rolle, das ist ja wichtig. Beispiele geben, bei welcher POC das vielleicht eher funktioniert hätte und bei welcher POC das eher nicht funktioniert hätte. Ich glaube, von jemandem wie Greta Thunberg wird eine gesellschaftliche Gehorsam irgendwie gefordert, weil sie ja vielleicht auch so privilegiert ist. Und deshalb wundert es die Menschen mehr, viele Leute, privilegierte Menschen identifizieren sie und sind dann mehr interessiert daran, was diese Person macht. Ich dachte, im Intersektionalismus ist es so, dass Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen eben nicht privilegiert sind. Und jetzt ganz ohne Sarkasmus oder Bosheit oder Zynismus, Greta Thunberg gehört nun mal in die Schublade. Ja. Also irgendwo müsst ihr euch schon im Klaren darüber sein, dass ihr nicht ständig die Regeln ändern könnt. Die arme Greta. Und wenn, glaube ich, jemand anders eine BPOC vielleicht gestreikt hätte, dann wäre das sofort, wäre das Narrativ oder wäre das Risiko hoch gewesen, das Narrativ anders zu ändern. Das ist ja bei Greta Thunberg schon das große Bestreben, das Narrativ irgendwie zu ändern, dass die ja das eigentlich Schule schwänzen möchte oder so. Und ich vermute, dass es bei einer Person of Color oder bei einer schwarzen oder einer indigenen Person zum Beispiel noch sehr viel mehr so wäre. Mhm. Und da sehr schnell rassistische Narrative irgendwie aufgetaucht werden. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich sag jetzt mal, ja. Wer hat denn bitte der Greta vorgeworfen, dass die nur die Schule schwänzen will? Hier die Leute hier bei Fridays for Futures in Deutschland, die Schüler hier, aber ja gut, vielleicht habe ich das auch falsch verstanden. Aber sehr interessant. Eine Sache wollte ich da auch noch sagen. Ich hatte ja hier schon darüber gesprochen, es gibt ja diese UN-Kinderorganisation, wo aus verschiedenen Ländern Abgesandte waren. Und die Greta war halt eine von vier. Und es gab auch eine Deutsche dabei. Und ich weiß jetzt nicht, wie die hier BPOC definieren. Aber die hatte ja, glaube ich, einen arabischstammigen Hintergrund. Den Namen von dem Mädel habe ich natürlich auch vergessen. Weil die wurde nirgendwo gefeatured, außer in zwei, drei linken Medienblättern und natürlich den UN-Pressemitteilungen und Fernsehen und sonst was, nur keiner hat sich den Namen gemerkt. Die war, glaube ich, BPOC. Aber wie gesagt, wie definieren die hier BPOC? Wer ist denn ein BPOC? Ferda Ataman sagt jeder, außer den weißen christlichen Bio-Deutschen. Starkes Statement, wa? Sarah, du kannst gleich mal das nächste Zettelchen ziehen und gleich auch sagen, wer das mit eingeschickt hat. Matan Ahsabi. Muss Klimaaktivismus weiß sein, damit Weiße darauf hören? Das ist etwas, was mich voll umtreibt, wenn ich so, also so, es geht mir so auf die Nerven, dass da so viele weiße Bürgis bei Fridays for Future rumlaufen. Und ich weiß auch, das ist einfach, weil unsere Gesellschaft so ein bisschen krass durchzogen ist, dass es anders angekommen wäre, wenn sich jetzt hier eine Gruppe, also so aus dem Nichts in Deutschland so eine Gruppe zusammengefunden hätte von People of Color und die hätten damit angefangen, das wäre anders gewesen. Das ist nicht schön, ich finde es nicht gut, dass es anders wäre, aber ich glaube schon, dass es stimmt irgendwie. Also ich glaube schon, dass es für die Leute einfacher ist. So wie wir gerade gesagt haben, es ist einfacher für die Menschen gewesen, sich mit Greta Thunberg zu identifizieren, weil man dann direkt so denkt, eine von uns so. Und weil wir so eine eklig weiße Mehrheitsgesellschaft haben, war es dann einfacher zu sagen, Das war meine Money-Quote aus dem ganzen Ding. Da habe ich zufällig beim Durchzeppen reingeguckt und dachte mir nur so, das habe ich jetzt nicht gehört, oder? Eklig weiße Mehrheitsgesellschaft läuft. Wir sind kein bisschen rassistisch. Und das Erste, was ich bei Greta Thunberg gedacht habe, war ganz sicherlich nicht, yo, das ist eine von uns, ja. Weil die auch weiß ist, weil so dumm bin ich nicht, so einfach funktioniere ich nicht. Ich finde es jetzt noch viel ironischer, dass sie uns hier Copyright striken wollen für ihre eklig weiße Mehrheitsgesellschaft, Copyright-Funk. Alter Schwede. Ja, ihr habt institutionelle Macht hier gerade, nicht wir. Wir sind nur so ein kleiner Fleck am Rande des Internets. Und ihr sitzt bei Funk und werdet bezahlt für diesen geistigen Abfall, den ihr absondert. Also, eklige Mehrheitsgesellschaft. Ja, genau, ja. Die eklige Mehrheitsgesellschaft, die muss bezahlen. Und wenn ich in der ekligen Mehrheitsgesellschaft wohnen würde, würde ich auswandern. Ja. Ja. Würde ich auch. Also, weil, guck mal, die Sendung stellt in Frage, dass Liberalismus, dass das ja nur für Privilegierte gilt und redet von der ekligen Mehrheitsgesellschaft. Also wenn überhaupt, dass ihr Rechte habt, verdankt ihr dem Liberalismus das. Also, aber passt schon. Das sind halt auch alles unsere Kinder, weil wir stellen uns und wir definieren unsere Kinder halt auch als weiße unsere Kinder. Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, ich habe damit gar nicht mal so ein großes Problem. Ich habe nur ein Problem damit, so warum darf ich dann keine Identifikationsfigur haben? Zieh gerne das Nächste. Darum, da sind wir wieder genau an dem Punkt. Ne? Es geht nur um mich. Warum darf ich keine Identifikationsfigur haben? Weil halt nicht jeder eine bekommt. Weil es Zufall ist, wer eine Identifikationsfigur wird oder wer nicht. Oh Gott. Okay, Last Rose. Wie soll ein Hartz-IV-Empfänger in Bio leben, wenn er sich nicht leisten kann? Gar nicht. In den Garten gehen. Sich ein Gartenhäuschen holen aufs Dorf ziehen und da einen Garten haben. So kann er das hinbekommen, auch mit wenig Geld, wenn er möchte. Geht halt nicht so gut in Berlin. Das ist 4 € am Tag für Essen. Es muss einfach von der Politik was gemacht werden. Da würde ich aber ganz kurz noch sagen wollen, dass ich das auch problematisch finde, dass es ganz oft so dargestellt wird, als wäre jetzt irgendwie sich biologisch zu ernähren oder vegetarisch zu ernähren, als wäre das automatisch immer teuer. Weil das ist nicht so. Also kein Fleisch zu essen kann eigentlich irgendwie nicht so teuer sein. Zumindest wenn ich jetzt so darüber nachdenke, wenn es so über arme Menschen geht, wenn es um Hartz-IV-Empfänger geht, so, die so als Beispiel genommen werden, dann geht es ja nicht nur darum, dass sie kein Geld haben, sondern vielleicht auch im Kopf keine Ressourcen, weil die sich mit ganz anderen Dingen rumschlagen. Ich habe jetzt in irgendeinem Artikel gelesen, naja, dass sich so viele bei Fridays for Future engagieren können, liegt halt auch daran, dass es mit der Wirtschaft läuft und der Kopf frei ist für andere Gedanken. Und gerade für solche Menschen, die so total in anderen Problemen drin hängen, da geht es dann manchmal nicht nur um das Geld, sondern dass die auch voll, keine Ahnung, andere Probleme haben, mit denen sie sich beschäftigen und deswegen vielleicht nicht nochmal nachreflektieren, wie ethisch ihr Konsum jetzt ist und sich dafür jetzt nicht nochmal 3 Stunden nehmen, um vegetarisch Kochenbuch zu lesen. Ja, ich glaube, das ist so ein, das hat sich auch so, das sehe ich in einem weißen Kontext, das ist so ein Feel-Good-Lifestyle, nachhaltig leben. Also das ist so, das wird so gepreacht als jemand, der sehr reflektiert ist. Und es ist nicht auszuhalten. Es ist wirklich nicht auszuhalten. Die reden hier von Klimaschutz, aber nachhaltig leben ist viel gut Aktivismus. Ja, die wollen sich auch gut fühlen. Das ist ja auch deren Hauptziel gewesen. Das haben sie ja vorhin so vereinbart als Ziel. Das Feelgooden ist ja das, was über allem steht. Mit den 5 kannst du ein IMAX-Kino betreiben bei der Projektionsleistung. Sich damit befasst und das Problem ist wahrscheinlich, die fühlen sich halt nicht so gut. Wegen dieser ganzen Depression, die sie sich einreden. In dieser furchtbaren weißen Mehrheitsgesellschaft. Oder wie war der Spruch? Eklige weiße Mehrheitsgesellschaft? Ja, eklige weiße Mehrheitsgesellschaft. Läuft. Weltbewusst lebt. Und ich würde das mal unterstellen, dass es auch oft so ein sich selber auf die Schulter klopfen ist, wenn man zu sagen, ey, ich bin jetzt in Fridays for Future, ich bin bei einer Demo mitgelaufen freitags. Oder auch wenn man sagt, oh, ich bin in meinem Kreisverband, im Ortsverein, bei den Grünen. So, wow. Woran mich das erinnert, ist halt diese, ne, dass, wie du gerade meintest, dass da so eine gewisse Deutungshoheit da ist. Mhm. Und was ich dann quasi in den letzten Jahren oder so, als ich aufgewachsen bin, mitbekommen habe, ist so, dass dann eben die Leute so eine Deutungshoheit dann auf uns gezeigt haben oder auf mich und meine Familie dann so, keine Mülltrennung. So nicht nachhaltig leben? Ja. Mit dem Side also. Ich würde total gerne weitermachen, weil ich super neugierig bin. Ja, Mülltrennung, warum denn nicht? Warum denn nicht? Ist zu schwer oder zu anstrengend? Nicht bequem genug? Viel gut Faktor nicht hoch genug? Nee, da musst du was tun und das nervig, Wahlgründe. Nee, du befasst dich in deiner Forschung mit Klimapolitik im globalen Kontext. Kannst du vielleicht einfach mal kurz erklären, was heißt eigentlich genau Klimagerechtigkeit? Beste Antwort. Beste Antwort. Was heißt eigentlich Klimagerechtigkeit? Perfekt. Das denke ich mir auch. Okay, das waren die Weltraumaffen für heute. Nein, es geht noch weiter. Also, für mich persönlich heißt es, das. Für mich persönlich, genau. Diese Sache, die ich gerne als Regel hätte in dieser Gesellschaft, die bedeutet für mich persönlich. Letztendlich diese, also das ist wirklich so ein Punkt, wo da würde ich dann auch diesen Schuldbegriff mal benutzen, weil dass es eine Klimaschuld gibt vom globalen Norden gegenüber dem globalen Süden. Mhm. Denn mindestens 3/4 der. Hast du gerade erfunden, weil Kolonialismus 2.0. ein einfacher Narrativ ist, bei dem du dir nichts überlegen musst, was irgendwie originell wäre. Gibt es nicht. Sorry. Historischen Treibhausgasemissionen gehen sozusagen auf die Kappe des globalen Nordens. Und das sind sozusagen auch einfach nur die Emissionen, die im globalen Norden angefallen sind und noch nicht mal die, die irgendwo anders angefallen sind für den Konsum, für die Konsumgüter, die hier konsumiert wurden. Kurze Zwischenfrage, welche Länder umfasst der globale Norden? Das ist in Westeuropa. Da, wo die Weißen leben. Da, wo die Weißen leben. Alles andere ist okay. Da, wo eklige Mehrheitsweite Gesellschaft wird. Ja, das ist doch ganz einfach. Grönland, Island, Kanada, Russland. Norwegen. Gibt es da noch mehr? Ich glaube, nee, das ist der globale Norden. Ne? Sibirien. Ja, Russland, sag ich doch. Wusste ich gar nicht, dass die so viel produzieren. Aber gut. Kann ja sein. Deswegen gibt es wahrscheinlich auch diese Nordlichter wegen dem globalen Norden und dem Klima. Gas. Nordamerika und Australien. Okay. Ja, Australien ist der globale Norden. Ist nicht im Norden. Australien ist der globale Norden? Ja, Australien ist der globale genau, Norden, weil da leben Weiße. Australien ist der globale Norden. Perfekt. Ja, habt ihr's, bei uns habt ihr es zuerst gehört. Aber ja. Die Frage, die ich habe, ist vor allen Dingen, warum ist es nicht Teil der Forderung, dass zum Beispiel Klima, also Flucht aufgrund von Klima, der Klimakrise als Fluchtgrund anerkannt wird? Wieso wir das nicht drin haben im Programm? Die grüne Jugend hat es gefordert. Weil, also, okay. Aber guck mal, die finden ja alle die Grünen lustig. Und bei mir meckern die Leute immer rum, wenn ich sage, die Grünen sind institutionalisierter Hochverrat. Aber hier bestes Beispiel. Aber ja. Aber wir haben die Scientists for Future, also 28.000 WissenschaftlerInnen, die sagen, die Grünen, das Programm erfüllt so null. Deswegen sage ich auch die grüne Jugend. Ja, aber so hat ja gar keinen Impact. Also wir, unsere Forderungen sind Forderungen, die, das sind so Mindestanforderungen, um überhaupt vielleicht Paris einzuhalten. Und die Fluchtursachen und die Klimakrise, die Klimagerechtigkeit, das ist so ein Thema, was längst wissenschaftlichen Konsens gefunden hat. Aber das wird einfach nicht erkannt, das wird nicht akzeptiert. Mhm. Und das ist ja nicht so, dass wir es nicht wissen. Aber die Frage ist, warum macht ihr das nicht zu einer, zum Beispiel einer Hauptforderung? Was sollten wir denn sagen? Anerkennung von Flucht aufgrund von Klimawandel. Also in Europa, also so, wir haben das, sind damit so... Flucht, wovor fliehen die dann? Vor Klimawandel oder wie? Ja, hallo? Ja, von dem Klimawandel, den du verursacht hast. Da kam dieser Klimawandel und da musste ich weg. Oder wie? Ja, also so explizit gibt es das nicht, aber Flüchtlinge wegen Naturkatastrophen, das gibt es durchaus. Ja, das stimmt. Das ist nichts, was aber man neu schaffen muss. Aber die müssen noch dann, irgendwas die müssen sagen, dann aber seltenst ich, eigentlich in einen anderen Kontinent fliehen. Es sei denn, die kommen auch aus dem globalen Norden, Australien vielleicht. Aber da auch nicht. Also, es ist ein großes Land. Da muss man nicht um die halbe Welt, wenn man wegen einer Naturkatastrophe irgendwo weg muss. Ich finde das aber so komisch, dass ausgerechnet diese ganzen Linken sozusagen uns die größte Angst machen, damit das angeblich Flüchtlinge kommen oder so. Ich denke, die sind willkommen. So umgegangen, dass im Europawahlprogramm haben wir dann eingeflochten, dass wir wollen, dass es humanitäre jetzt schon humanitäre Visa gibt und dass es dann nicht so ist, dass die Leute durch ein, also dass wir wissen, Europa ist da echt mit Hauptschuld dran und die Orte, die betroffen sind, von dort aus soll es möglich sein, nicht, dass die erst noch übers Mittelmeer reisen müssen, von dort aus soll möglich sein, Visa beantragen, dann kriegen die eine europäische Staatsbürgerschaft und können ja, über den Legal. Ja, schon ach, einfach an der Tür einem, wir stempeln die einfach rein. Genau, hier. Wir erfinden einfach mal eine europäische Staatsbürgerschaft, wir gründen einfach einen europäischen Staat. Ach, warum überhaupt irgendwas europäische Staatsbürgerschaft? Meine Frage, genau. Das ist doch die gleiche Tante, die eben noch gesagt hat, hier ist so eine eklige weiße Mehrheitsgesellschaft. Genau. Jetzt verstehe ich aber gar nicht, warum will die denn, dass die armen Menschen hierher kommen? Wo sie dann doch hier abgelehnt werden von der ekligen weißen Mehrheitsgesellschaft. Naja, das ist ja dann bald keine eklige weiße Mehrheitsgesellschaft mehr. Du meinst, ja, aber das wäre ja, da, wenn die so denken würden, das wäre ja Wasser auf die Mühlen der Ethnopluralisten und der ganzen. Das ist der Nazi. Austausch der Mehrheitsgesellschaft. Ja. Ganz komisch. Also irgendwie verzieht sich hier gerade so ein bisschen was, so nicht-euklidische Winkel tauchen auf und so. Gar ein Fluchtweg. Sorry, aber jetzt ruhen die Grünen sich darauf aus. Nein, ich sage nicht, dass sich die Grünen darauf ausruhen. Ich sage nur, dass das ein guter Weg ist, Menschen, die ihre Heimat, Menschen, die ihre Heimat verlieren, einen würdevollen Weg zu geben, irgendwo anders unterzukommen. Weil das ist ja nicht nur ein so, ja, wir wollen jetzt hier weg, wollen irgendwo anders unterkommen. Das ist aber auch ein bisschen Liberalismus wieder, der jetzt hier eingefordert wird. Also das verstehe ich jetzt aber nicht. Ich dachte, der ist so scheiße. Also verstehe ich gar nicht. Also nee, die müssen ja weg. Die verlieren ja ihre Heimat, hast du ja gerade gehört. Ah. ihre Heimat, wo sie vielleicht so seit Jahren, seit Jahrzehnten, seit Generationen sind. Und klar machen die Grünen viel Scheiße, aber ich denke... Ja, weil da irgendwo in der Sahara und so, da war früher ja alles tutti, aber jetzt ist Klimawandel. Oder was? Die Forderung steht für sich. So. Aber die Forderung ist so... Es setzt schon voraus, dass sie ihre Heimat verlieren. Aber Menschen verlieren ja jetzt schon ihre Heimat. Nein, wir haben jetzt 11 Jahre, um zu handeln. 11 fucking Jahre und alle wissen davon Bescheid. Und wenn wir jetzt uns nochmal verlieren jetzt schon ihre Heimat. Durch den Klimawandel. Nein, das ist noch schlimmer. Das ist ja ein Unding, das vorausgesetzt wird, dass sie erst ihre Heimat verlieren, bevor sie zum Flüchtling werden. Was? Irgendwie. Ich meine. Die Menschen verlieren ihre Flüchtlinge, Heimat. Die ihre Heimat verloren haben, an die ich mich erinnere, an die Bürger der DDR, circa 1989. Ja. Und vor allen Dingen, Menschen verlieren ihre Heimat, klingt auch nach was, was vom AfD-Stammtisch sein könnte. Ja. Riemenreißen und Paris einhalten, dann werden viele Landflächen und viele Staaten nicht davon so stark betroffen werden. Es werden Menschen fliehen. Ja klar, es werden fliehen jetzt schon Menschen wegen Umweltschäden. Aber wenn wir jetzt erstmal sagen, wir machen dann die Maßnahmen, damit alle irgendwie, weil wenn wir davon ausgehen, dass alle fliehen werden, wieso sollten wir die Fluchtursachen nicht erstmal angehen? Wir sollten die Fluchtursachen, und zwar Klimaschutz, Klimakrise bekämpfen, damit diese Menschen erst gar nicht fliehen müssen. Ja, saudummer Denkfehler ist halt, dass saudummer Denkfehler ist, dass viele Leute wegen fehlender Chancen von da fliehen. Und fehlende Chancen machst du halt nur im besten Fall klimaneutral wett, wenn du nämlich Fabriken baust und Kraftwerke und die Gesundheitsversorgung verbesserst und Infrastruktur schaffst, dann... Ja, selbst wenn das jetzt stimmt, genau, würde. Wegen fehlender Chancen, fehlender Perspektiven. Und was auch außen vor gelassen wird, ist, dass es nicht die Ärmsten der Armen sind, die fliehen, außer vielleicht bei Naturkatastrophen, ja, Tsunamis oder irgendwelchen anderen Ereignissen, Erdbeben, sondern nur die, die es sich leisten können, auch zu fliehen und irgendwo anders eine neue Existenz aufzubauen oder Schlepper zu bezahlen oder was auch immer. Ja, und außerdem, selbst wenn man das jetzt annimmt, dass diese Leute ihre Heimat verlieren, alle halt, das wäre dann, ja, es wären ja dann auch wirklich alle. Und dann kannst du ja eine einfache Rechnung aufmachen und muss einem eigentlich klar sein, dass man so viele Menschen halt nicht einfach nach Europa holen kann. Das geht gar nicht. Also... so viele Menschen, die da in Afrika wohnen, wenn die jetzt alle ihre Heimat da verlieren. Also selbst wenn. Schon allein deswegen ist es eine vollkommen idiotische Forderung. Europäische Staatsbürgerschaften. Europäische Leibeigenschaft oder was? Vorsicht, Chris. Ich vergesse die ganze Zeit. Meinst du dann, die Quittung kriegen für deine Äußerung. Also mein Chefredakteur steht hinter mir, ja. Einfach fucking white privileged und dass es weiße Deutungshoheit gibt. Weil ach du Scheiße. Ihr könnt das jetzt nicht sehen, aber auf diesem Bildschirm ist gerade wieder so eine schlaue Karte erschienen. Auf der steht geschrieben, white privilege ist eine Theorie, die weiße Menschen in vielen Lebensbereichen privilegiert. Weiß und schwarz werden als soziale Konstrukte verstanden. Welche über die Hautfarbe hinausgehen. Hier noch damit kämpfen. Achso, welche über die Hautfarbe hinausgehen. Hashtag jetzt du weißt. Die Critical Race Theory. Die Onkel-Tom-Theorie. Jetzt du weißt. Oder jetzt du weißt. Jetzt du weißt. Ach du Scheiße, Leute. Und dafür bezahlen wir Rundfunkbeiträge. Dass die Leute irgendwie in der Sendung, die irgendwie Leute informieren soll, soweit ich das erkennen kann, das scheint ja wohl hier keine Comedy-Show zu sein, den so ein Humbug da erklärt wird. Ich meine, die Definition, dadurch, dass sie ja da reinschreiben, die das so verstehen, stimmt die ja, aber ich meine... Kulturmarxismus, ja. Meine Definition. Punkt. Ja. Dass 40% im Parlament populistisch sind, wird sie einen Scheißdreck jucken, ob Afrika Teile verliert. Und das ist so ein Punkt, deswegen sage ich so, das ist so fucking privileged. Das muss man, ich muss Rassismus und das Mädchen, wenn du schneidest aus deinem Atlas mal Afrika und Europa aus einer Karte aus und dann legst du Afrika mal auf Europa drauf. Und dann willst du mir bitte nochmal erklären, wie das funktionieren soll, was du da schwafelst. gleichzeitig machen. Ja, können die Grünen machen, toll. Dann haben die 30% und können das so abstimmen. Aber dann werden die Konservativen sagen, nee, unser Geld ja, geben wir nicht. Ich will nicht mehr. Also man kann für progressive Mehrheiten kämpfen, die mit Menschen nicht so umgehen. Und ich glaube, dass eine Forderung, dass Menschen würdevoll migrieren können, wenn es sein muss, weil es gibt ja eben Leute, die jetzt schon ihre Heimat verlieren. Von 21% AfD einfach weggebrettert. Lass uns ausreden lassen. Nicht jetzt dagegen steht, zu sagen, natürlich müssen wir antirassistisch sein, natürlich müssen wir antirassistische Politik auf den Weg bringen, aber trotzdem geht es ja immer noch um diese einzelnen Menschen, diese Individuen, wo wir sagen können, hey, du verlierst deine Heimat und wir lassen dich jetzt nicht damit allein. Also ich finde, das ist jetzt, also es gibt viel zu bashen, aber ich finde nicht, dass das unbedingt ein Bashing-Grund ist, wenn man einfach nur sagt, hey, wir wollen nicht, dass Menschen ihre Heimat verlieren und nirgendwo unterkommen. Jetzt. Nirgendwo, ja. Hm. Ja, die einzigen Leute, die ihre Heimat ruhig verlieren dürfen, weil ihre Heimat sowieso Nazi ist, sind halt die Deutschen. Die eklige weiße Mehrheit, ja. Eklige weiße Mehrheitsgesellschaft, Urheberrecht, Funk. Tragt es hinaus in die Welt. Sagt allen Bescheid, dass sie es nicht benutzen sollen, eklige weiße Mehrheitsgesellschaft, weil Copyright, Funk. Jetzt kommt. Das war's. Oh nein, nein, nein, warte. Hier. Kein Fleisch mehr essen oder nie wieder duschen? Kein Fleisch mehr essen. Ich hab's falsch verstanden. Für dich, Guang, jemanden richtig hart flugschämen, aber so richtig krass, so sagen so, wer bist du, was glaubst du, wer du bist? Oder auf einer Fridays for Future Demo laut schreien, die Welt geht eh unter. Ja, letzteres. Piep, boop, piep, piep, sehr lustig. Piep, boop, piep, piep. Den Witz haben sie von Shahak Shapira geklaut. Okay. Das war wahrscheinlich noch bevor der in Ungnade gefallen ist. Ja. Copyright Shahak Shapira, ja. Aber die dürfen das wahrscheinlich. Vielleicht kann man den mal anschreiben, dass er die strikt. Ja, will ich auch dafür. Oh, Shahak. Weil da werde ich dann angemacht, aber beim anderen mache ich ja die Tücher eines anderen so runter. Oh, isn't he cute? Ja, er ist der privilegierte Mann, der kann das machen. So. Er hat für Social Empathy Points gerade so. Brownie Points. Die richtige Antwort wäre gewesen, zu rufen, die Welt geht eh unter und dann dieses nicht gelingende Mädel küssen. Was? So. Also gleich Klimaleugnung und Sexismus. Genau. Lass uns zu den Lösungsansätzen kommen. Genau, hey Baby, wir haben eh schon kein Zuhause. Ja, genau, die Welt geht eh unter. Wisst ihr nicht nochmal, weißt du? So, das Leben ist eh vorbei, von dem her. Genau, lass uns noch einmal, bevor der Afrikaner kommt. Hey, Bonita. Halt. Bonita, die Welt geht unter. Was sind denn aus eurer Sicht Lösungsansätze, die der globale Norden verfolgen könnte? Vielleicht habt ihr da unterschiedliche Ansätze. Wir sind... Ja, was könnte der globale Norden tun? Der globale Norden, inklusive Australien. Ja, genau, vielleicht die Wüste in Australien auch noch bevölkern. Da ist doch Platz. Oder wahrscheinlich müssen die Australier dann bald auch zu uns. Ich meine, das ist ja auch eine Wüste. Und wenn das Great Barrier Reef, das soll jetzt auch sterben. Von daher, wer weiß. Ja, aber in der Wüste würden sich doch dann gerade die Flüchtlinge aus Afrika vielleicht ganz wohl fühlen. Könnte sein. Wir sind verdammt nochmal stark und wir können das erreichen, wenn wir auch was machen. Und wir müssen zusammen auf die Straße gehen, wir müssen Druck machen, wir müssen im Bundestag Stress machen, auch im Abgeordnetenhaus und wir müssen einfach aktiv werden. Es reicht nicht mehr. Was sagst du dazu, Sarah? Also es ist schon schwer genug, dass wir unser Ziel erreichen. Ich glaube, das wäre schon der Hammer, wenn wir in Europa das 1,5 Grad Ziel packen. Aber eigentlich wäre es meiner Meinung nach nur fair, wenn wir sagen so, ja, natürlich machen wir jetzt ein bisschen mehr. Wir sind halt auch sehr viel mehr schuld. Und dann haben gerade die, die jetzt noch nicht so schnell so weit kommen, einfach ein bisschen Handlungsspielraum, ein bisschen Zeit zum Atmen. Und können, also man kann das nicht mit denselben Standards messen. Deswegen finde ich, wenn wir darüber reden, dass wir hier mehr Verantwortung im globalen Norden haben, dann sollten wir uns halt einfach mehr vornehmen. So. Und wenn dann hier gar nichts mehr ist im globalen Norden, was irgendwas erwirtschaftet, wer zahlt dann die Flüge für die Leute, die die Visas gekriegt haben? Ja, das machen wir einfach mit Privileg. Ja. Wir gehen dann so hin und sagen, gucken Sie sich mal meine Haut an. Sehen Sie das? Und dann darf ich als Erster einsteigen wahrscheinlich und kriege noch so ein leckeres Glas Champagner. Die eklige weiße Mehrheitsgesellschaft im globalen Norden plus Australien muss endlich aufhören, sich über ihre Privilegien abstreitend zu äußern und endlich mal ihre Privilegien checken. Dann wäre die Welt nur in Ordnung. Thanks for nothing, Boomer. Alter, ich komm, also wenn du schreist, Welt geht unter auf der Demo, ich komme, das ist schon mal Punkt 1. Schreib auf Instagram, slide in the DMs. Selbst so geflugshamed alle 3 Minuten. So. Ach übrigens Leute, Instagram und so, ne? Das wird auch mit Strom betrieben übrigens. Nur mal so nebenbei. Ich würde eine individuelle Sache und eine große Sache einmal individuell, dass man alles verbietet. Das ist meine Vermutung, was jetzt kommt. Individuell, dass man diesen Liberalismus wegmachen. Liberalistischem. Sich engagiert, wenn man die Mittel hat. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Das heißt, entweder wenn man in Bezug Kontext dem Rassistischen und auch, dass man den globalen Süden mit einbezieht und aufklärt, als auch Parteien oder Organisationen beitreten. Weil Politik ist, wenn man es weiß, und das ist auch ein Privileg, ist es greifbar. Und wenn man es kann, sollte man es tun. Und das andere ist einfach... Wenn man es kann, sollte man es tun. Weil greifbare Politik und Privilegien Bescheid wissen was. Alles. Und auch aufklären. Also du musst aufklären, aktiv werden, in die Grünen gehen und Politik machen und aktiv sein. Und hochpolitisch und niederpolitische Druckgebiete ausgleichen. Los. Ich will aber nicht, dass sie mich angreift. Hashtag MeToo. Affe mit Einstellung und Haltung. Ach so. We have to fucking rise into politics. Also ich finde, Leute, wir müssen in die Politik gehen. Wir müssen in diese Institutionen gehen. Wir müssen nach oben hingehen, weil wenn wir die ganze Zeit... die im globalen Norden die ganze Zeit diese Politiker kritisieren, die für die Lobby arbeiten, bla bla. Es muss erstens Diversität in der Politik geben. Es gibt keine grüne Lobby. Und einfach müssen da drin auch... Das gibt's nicht. Aber bei allen anderen Parteien gibt es Lobbyisten. Ja, bei den Grünen gibt es nicht. Deswegen ist die eine ja auch von der Böll-Stiftung da am Ort. Ne? Ja. Die andere die von Lobby. Der grünen Jugend, weil das ja keine... Ja, die haben auch nichts mit Journalismus zu tun. Deswegen haben die auch nicht diese Diversitätsnummer da, wo ich am Samstag war, mit ausgerichtet. Ja. Auch agieren. Und das passiert so langsam, aber wir haben ja nicht mehr viel Zeit. Das heißt, Musiala einfach. Mhm. Weil ich finde, ihr habt schon gut Punkte gesagt, ich würde mich jetzt nicht doppeln. Ebi, für mich, glaube ich, ist eine Lösung auch, dass wir damit anfangen, damit aufzuhören, halt uns in diesen Debatten zu verstricken, individuelles Verhalten versus Politik, weil ich glaube, es braucht beides. Mhm. Und wir kommen auch nicht dahin, die Politik dazu zu bringen, irgendwas zu verändern, wenn wir nicht das fordern und wenn wir auch nicht bereit sind, tatsächlich dann unser Leben entsprechend zu verändern. Und dann finde ich super wichtig, diesen klimapolitischen Prozess fair und gerecht zu gestalten. Und das würde für mich zum Beispiel bedeuten, dass irgendwie die Klimabewegung, die sehr viel Aufmerksamkeit bekommen und die sehr viele Gelder bekommen und sehr viel mediale Aufmerksamkeit generell, auch eben halt diesen Raum teilen und diese Gelder teilen mit Bewegungen im globalen Süden. Und dass wir alle einfordern, dass eben nicht nur Greta von Thunbergs Greta, hat sie gerade Peter von Thunberg gesagt. Ja, hat sie gesagt, ja. Johanna von Orleo gesprochen, ja, ich glaube auch. St. Greta von Thunberg. Dass eben nicht nur Greta von Thunberg als KlimaaktivistInnen oder UmweltaktivistInnen Eingang in diesen Medien finden, denn es gibt so viele Menschen, die das tatsächlich jeden Tag, wie gesagt, mit ihr Leben riskieren für diesen Planeten. Ja, was? Es gibt Milliarden BIPOCs, die ihr Leben riskieren für den Planeten. Was? Jeden Tag stellen jeden die sich Tag. Vor, die Biopanzer, die über die Felder rollen. Ja, Milliarden ja. davon. Die werfen den Schatten und damit kann die Sonne weniger erwärmen. Genau. Wir riskieren aber Hautkrebs dabei. Vor allem die BIPOCs. Zu guter Letzt finde ich es also nochmal, auch das meine persönliche Perspektive, dass es super wichtig ist, dass wir einen dekolonialen und antirassistischen Perspektive auf diese Klimakrise einfordern. Denn sonst, es gibt nicht die Möglichkeit zu sagen, ja, das thematisieren wir später, wenn wir die 1,5 Grad erreicht haben. Ja, was ist denn dieses Das? Ja, Critical Whiteness Studies. Ja, ist mir schon klar, aber ich will, dass sie das mal ausbuchstabiert. Das ist doch total bescheuert. Hat die gerade 1,5 Grad gesagt? Ja. Meine Güte, die hat nicht mal die Talking Points drauf. Ah. Aber okay. Das muss Teil der Lösung sein und Teil des Prozesses sein. Denn gerade ist es so... Ja, schreib's auf. Okay. aber ja, wir müssen auf jeden Fall, es kann nicht sein, dass diese klimapolitischen Prozesse, sei es die gesellschaftlichen, zivilgesellschaftlichen Bewegungen oder halt auch die politischen Prozesse, die stattfinden, dass schwarze Menschen, People of Color und indigene Menschen da nicht vertreten sind. Und genau. Also fucking alle. Indigene Menschen. Ja, aber man muss doch mal sagen, wie kann man denn so eine Scheiße von Indigenen reden und nicht merken, dass man ständig von der ekligen indigenen Mehrheitsgesellschaft spricht? Wie kann man so behämmert sein? Ja, ich glaube echt, die Frau meint irgendwelche Buschmänner, die in Deutschland in den Bundestag müssen, damit wir Klimapolitik machen können. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Nee, die rezitiert einfach ihre intersektionale Literatur, die hat sie nur auf Englisch gelesen und ja. So hört ja, sich das an. Oder vielleicht riskieren die auch ihr Leben bei dem Regentanz jeden Tag da irgendwie, weil sie sich ein Bein brechen oder diese harten Kokosnussschalen irgendwie bei der schlechten zahnmedizinischen Versorgung. ich verstehe es nicht. Er sagt es uns ja nicht, woran es liegt. Also kann man nur mutmaßen darüber. Meine Güte. Aus dem Grund bin ich mega dankbar, dass ihr heute alle reingekommen seid und euch die Zeit genommen habt. Es war richtig, richtig geil. Bitte gebt euch eine Runde Applaus, please. Applaus yourself. War mir eine Ehre. Wie seht ihr das da draußen eigentlich? Findet ihr, es ist wichtig, dass wir darüber sprechen, ob Klimaaktivismus weiß und privilegiert ist? Oder findet ihr, das ist super irrelevant? Wir sollten über das viel Globalere sprechen. Super irrelevant. Oder ich sag mal so, super irre würde ich auch nehmen. Also ich finde das irgendwie besorgniserregend. Ja, ich finde das auch irgendwie besorgniserregend, dass man irgendwie das Feindbild des Liberalismus da irgendwie hat und irgendwie aber die Leute nicht schämen will, weil sie ja auch ihre Oma besuchen fahren will und aber trotzdem müssen wir alle in die Politik gehen, weil das ein politisches Thema ist und die lobbyiert. Aber gleichzeitig schmeißen wir mal eben 20.000 Leute raus. Weiß ich, ob die Leute überlegt haben, dass wir Verbrennungsmotor abschaffen müssen bald. Und also ich komme da nicht fit drauf. Also tut mir leid. Was das für ein unterirdisches Niveau auch ist, das ganze Format. Ich meine, was haben wir hier gelernt? Funk. Man feiert sich selber. Ja. Man darf sich gegenseitig nicht schämen. Australien ist im Süden, Weiße sind im Norden ist Australien. Ah ja, sorry, ich krieg's nicht mal hin, so verquält. Aber nur im globalen Norden, ne? Nicht im wirklichen Norden. Ja, wirklich, auch das Niveau der ganzen Diskussion die ganze Zeit. Ich meine, unter Stammtischniveau, irgendwie eher so 9. Klasse, 5 Minuten Pause zwischen den Stundenniveau irgendwie. Ganz schlimm. Ja, ich denke mal, ist das nicht, und eigentlich ist ja diese Critical Whiteness Geschichte was, was nur an der Uni stattgefunden hat oder so, oder ja, so ein Konzept ist, was nicht unbedingt für den Alltagsgebrauch geeignet ist, ne? Jedenfalls war das nicht so gedacht. Ich finde halt, man muss das im Kontext sehen. Mit diesem Artikel, ja, den ich am Sonntag, den ich am Sonntag vorgelesen habe von der Ferda Attermann, wo es hieß, man müsse eine Partei für alle Migranten gründen, damit man der ekligen, also das kommt natürlich von hier, der ekligen weißen Mehrheitsgesellschaft was entgegengesetzt. Man müsse sich radikalisieren, man müsse den Aufstand proben. Das sind alles Sachen, die mir überhaupt nicht gefallen, muss ich ehrlich sagen. Mikrobürgerkrieg. Ja, und was ich ganz vergessen hatte, die europäische Staatsbürgerschaft. Hm. Also das sind ja europäische Nationalisten quasi, ha? Ja, ja, die wollen die Grenzen Europas wohl nach Afrika ausweiten. Oh, bedenklich, bedenklich. Ja, Kolonialismus. Und dann die hinter Bewusstsein schaffen. Oder aufklären, oder was sie gesagt hat. Wenn Afrika nicht nach Europa kommt, kommt Europa nach Afrika, oder was? Oh, ja, genau. Eigentlich ist es gar nicht lustig, eigentlich ist es voll traurig. Also ja, also wirklich erschreckend, dass das von den Beiträgen der Menschen da draußen im Land. Und die meisten kriegen das nie zu sehen, die wissen überhaupt nicht, was für ein Dreck von ihrem Geld produziert wird. Und hier wollten sie es auch schon verhindern mit Urheberrecht. Und es ist auch erschreckend, wie gut dieses Symbolbild einfach auch die ganze Diskussion. Die haben irgendwie was gesagt, ich habe hingeguckt und das Bild hat einfach immer gepasst. Ja. Ja, auch wo die das Publikum befragt haben, das haben die ja, glaube ich, gemacht auch. Ein NPC nach dem anderen. Oh Gott. Das letzte Bild kann ich ja nochmal zeigen. Ja, Mic drop. Stopp. Kannst du nicht wieder die NPCs machen? Ich hatte schon vergessen. Also das Bild war sehr angenehm. Sarah, komm mal. War mir eine Ehre. Wie seht ihr das da draußen eigentlich? Findet ihr es wichtig, dass wir darüber sprechen, ob Klimaaktivismus weiß und privilegiert ist? Wenn man ins Publikum guckt, sehe ich doch auch nur, also preaching to the choir. Also es ist fast wie bei einem Weltraumhafen. Findet ihr, das ist super irrelevant, wir sollten über das viel Globalere sprechen. Das fand ich noch so schön. Ja, das passt gut. Jesus Christ. Geht hin in Frieden. Das war die Affenzentrale für politische Bildung. Ja. Genau, und diesen Spruch mit, was hast du gerade gemeint, Ebel? Eigentlich ist es nicht lustig, eigentlich ist es traurig. Ja. Das müssen wir eigentlich noch mit in unser CI aufnehmen. Ja. So, im Kleingedruckten unter unser Logo. Ja. Das war der Mikrobürgerkrieg, präsentiert in seinen Anfängen. Das ist die Vorschau für 2050. Seid gespannt. Ja, könnt ihr dann zu euren Freunden sagen, hier, ich habe das damals schon bei den Weltraumaffen mitgekriegt, dass das passieren würde und jetzt geh mal hin, ich glaube, die Ratten auf dem Grill sind fertig. Genau. Geh mal hin, ekliger weißer Mehrheitsmensch. Ja. Copyright Funk 2019. Fördert, was der Freiheit dient, zerschmettert, was ihr schadet. Wald. Geht in den Wald. Lasst euch nicht ändern. Werdet kein People of Kulturmarxismus. Geht in den Wald, er schluckt CO2 und Kulturmarxismus. Bis Sonntag. Tschüss. Wir müssen Paris einhalten, weniger Kulturmarxismus.